Ich werde hier um 23 Uhr draußen sein, gell? Das werden wir schon sehen. Ja, ich gehe einfach dann. Du, ich glaube, die Aufnahme läuft auch schon längst. Das mal nur so am Rande. Na dann. Ja. Ich weiß, worauf ihr wartet. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, jetzt sitzen wir mit Ultraschall 4 auf, wir sind mal wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und wieder gibt's Geschichten. Es gibt Geschichten. Geschichten. Das ist so schön. Aber in dem Fall nicht aus dem Wienerwald, sondern ich fange einfach direkt hier schnell an. Übrigens, der Wienerwald bei mir ums Eck hat endgültig zugemacht. Immer aber noch. Die riesigen Leuchttafeln sind immer noch vorhanden. Ich frage mich, ob die jemand kaufen kann oder möchte. Lord Dominik, für dich habe ich noch von dem 36C3 noch eine Postkarte, die ich jetzt hiermit ganz offiziell zustelle. Das letzte Mal hat es nicht so gut reingepasst, beziehungsweise ging es zeitlich nicht mehr auf. Bist aber du da in dem, für dich. Bist du im Post Office angestellt? Nein, aber ich spiele sozusagen hiermit Relay und habe hiermit meine Aufgabe erfüllt. Das geht Lord Dominik ins Senderzentrum, 8 Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Dann steht daneben, wenn nicht da, passt auch nächstes Jahr 2020. Hätte mir das persönlich übergeben werden sollen. Korrekt. Aber es haben dann sehr, sehr schleuerlaut Leute von der Chaospost mich ausfindig gemacht, im Wissen, dass ich auch bei diesem Podcast bin und dann mich gebeten, Relay zu spielen. Also diese Karte steht vorne drauf Alarm und dann hast du diverse Optionen, die du ankreuzen kannst. Zombies are coming, es ist Mate-Kalypse, das geht nicht in Saal, ich bin seit 3 Tagen wach, never gonna give you up, der Igel ist gelandet, es ist so hell. Der Igel ist gelandet, steht da drauf. Der ist es wieder. Ist das eine individuell angefertigte Karte? Something is wrong on the internet. Ich habe keine Ahnung, könnte fast sein. Ne? Grüße an Jürgen und Philipp steht hier übrigens. Danke. Ne. Und falsch geschrieben möchte ich mit betonen. Jürgen kann man doch gar nicht falsch schreiben. Nein, doch mit 3 R. Jürgen ist mit 3 R und ja. Philipp ist bösartigerweise nur mit 1 P. Eine Falle, auf die ich auch hineingefallen bin. Ja. Ich lese hier mal gerade vor. Moment. Ohne Spaß. Lieber Lord of Sealand. Okay, keine Ahnung, was ich schreiben soll, aber bei der Chaospost gibt es Mail to Jail. Hier kann man Chelsea Manning, Paige Thompson, wie heißt das? Ich wollte gerade sagen, Chelsea Manning ist ja gerade in sehr unglücklicher Berühmtheit aufgrund tagesaktueller Nachrichten, die ich jetzt nicht vertiefe. Hä? Ja. Okay. Okay. Und oder Matthew Paul Dietard, ich habe keine Ahnung, wer das alles ist, eine Postkarte schreiben. Gleich was gelernt. Viel Grüße auf dem CCC. Wünscht Claudi? Ein weibliches Wesen? Ich kann es nicht richtig lesen. Naja, also ich sag so, du hast halt Post gekriegt. Ich kenne die Person nicht. Ach so, du hast sie nicht persönlich. Nein, ich habe die Briefträgerin vor Ort kennengelernt, aber nicht die Person, die es abgeschickt hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Claudi heißt, aber das Herzchen als I-Punkt könnte des Weiteren ein Lied sein. Und ich glaube, die Vorderseite solltest du nicht so vorlesen, sondern eher Alarm! Alarm! Herzlichen Dank, Claudi. Liebe Grüße. Ich bin auch über Twitter erreichbar und gerne in Kontakt mit all meinen Fans, die mir nicht bewusst waren, dass ich welche habe. Ja, aber also da ist schon mal ein Fehler hier drauf, weil der Igel ist gelandet, ist nicht angekreuzt. Eine Multiple-Choice-Karte. Bei einer Karte an den Dominik hätte ich das jetzt schon. Claudi, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber du hättest jetzt sehen sollen, wie Dominiks Gesicht aufgeleuchtet hat, als er realisiert hat, dass es nicht von einem Mann ist, die Karte, sondern von einer Frau. Ich frage mich nur ein bisschen, ob du das Motiv kennst, das vorne abgebildet ist. Ich bin ja komplett verschieden, dass ich diesen Podcast nur mitmache, dass ich diverse Telefonnummern einsammle. Das ist eine Lüge. Ach so, ich habe gedacht, wegen des Marketings. Und wie gut läuft das so? Das läuft absolut fantastisch. Ich werde allgemein recht verwöhnt, weil wir haben nämlich just eben erst im Geplänkel davor besprochen, dass ich ja jetzt auch eine Amazon Wishlist habe und dass ich tatsächlich beschenkt wurde. Zwar ein Buch, was der Kollege, ihr beide mir empfohlen habt, hier Vermetz, letzter Satz. Vielen herzlichen Dank dafür. Witzigerweise habe ich das direkt an einen Arbeitskollegen zum Probieren verschenkt. Ich habe keinen Vorkoster, ich habe einen Vorleser. So, alles, was mich interessiert, gebe ich erstmal dem und frage ihn, ob das wirklich gut ist. Und der hat es innerhalb von einem Abend gelesen, hat es mir wieder zurückgegeben und hat gemeint. Dir reicht es halt so nett, wenn wir beide dir ein Buch empfehlen, nur dass das dann nochmal von einem Abend. Oh, ist wirklich, das da fällt mir nichts mehr. So. Da fällt mir nichts mehr ein. Also doch, mir fällt schon noch was ein, weil zum Thema Wishlist habe ich auch noch eine oder andere Geschichte zu erzählen. Ich habe nämlich neulich auch was bekommen. Nicht von meiner Wishlist, aber von Amazon, von einem unbekannten Absender. Und ich mache es auf und denke mir, dieses Buch habe ich schon mal bekommen. Und, oh nein. Und ich war mir aber nicht mehr sicher, ja, weil mein Gedächtnis ist zurzeit irgendwie ein bisschen schwierig und ich habe es auf Anhieb nicht gefunden und habe gedacht, okay, wahrscheinlich bilde ich mir das jetzt nur ein. Und dann schreibt mich vor ein paar Tagen der Henning an, einer der beiden Hennings, ich weiß nicht, ich verwechsel die beiden Hennings immer, aber einer der beiden Hennings schreibt mich an und fragt, ob er das Buch bekommen hat, ob ich das Buch bekommen habe. Und dann hat er gesagt, ach, das war von dir, vielen Dank dafür. Ich hatte nur den Eindruck, ich habe das schon mal bekommen. Und dann hat er gesagt, ich guck mal nach. Ja, ich habe dir das schon mal geschickt. Ich hätte fast epischer gefunden, wenn der andere Henning es geschickt hätte. Nein. Also Henning hat es genauso verpeilt wie ich, dass wir dieses Buch schon mal durch die Gegend geschickt haben. Sehr gut. Und wenn ich das zweite Exemplar wieder finde, dann beehre ich einen von euch damit. Danke, Henning. Also, falls wir tatsächlich noch den einen oder anderen Fan dazu bekommen und wir irgendwann über eine eigene Exhibition nachdenken, dann könnten wir über die Henning-Con nachdenken. Das finde ich ziemlich witzig. Ja, es gab nämlich noch auch eine großzügige Geldspende von einem der Hennings. Das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und natürlich auch die regelmäßigen Spenden, die immer wieder einkommen, möchte ich mich bedanken. Und es kam eine Postkarte ohne Absender mit einem Umschlag voller Schwarzgeld. Mir fällt gerade auf, dass ich jüngst im Auto gerade erst wieder jemanden auf den Podcast aufmerksam gemacht habe, so ganz subtil, und mir dessen Telefonnummer auch krallen werde. Ein männliches Wesen, auch obgleich natürlich extrem attraktiv. Der war früher Bassist bei Robocop Kraus, Herr Kraus. Oh. Da-da-da. Da-da-da. Und? Ich sagte das interessiert dich vielleicht, weil die Band einigermaßen bekannt ist. Was soll ich darauf Kraus sagen? Kraus heißt. Ja, ja, ich weiß. Ja. Hat mit mir nicht verwandt und nicht verschwägert. Ja, das sehe ich an deinem Auto. Ich war mal mit jemand auf der Bühne von den Kiki Beach Bombers. Wow. Ja. Wow. Das auch gut, ne? Ja, das wirklich wow. Ganz, ganz toll. Die haben, die treten auch da auf, wo man auch nur einen Burger ohne Pommes kriegt. Wow. Also den Diss nach Erlangen, das hast du nicht verkraftet, oder? Tiefe Wunde. Das sitzt tief. Das sitzt tief. Ich wollte zum Thema Wunschliste noch kurz was sagen. Dass Dominik ist jetzt auch endlich im Zeitalter der Amazon-Wunschlisten angekommen. Aber das Zeitalter der Amazon-Wunschlisten ist halt leider so gut wie vorbei. Heutzutage ist man bei Wishlefund. Nehme ich jetzt auch gleich zum Anlass, dann ab sofort jetzt nur noch meine Wishlefund-Liste zu finden. Das ist schon ein bisschen putzig. Ich habe vor 5 Minuten davon erfahren, aber das ist echt drollig. Ja, wobei ich werde es, glaube ich, so machen, dass ich meine Bücher lasse ich bei Amazon und alles andere packe ich auf eine Wishlefund-Liste. Dann ist es vielleicht. Finde ich aber total gut, weil es etliche Sachen gibt, wo ich sage, ach, da würde ich mich total freuen, die es aber einfach nicht bei Amazon gibt oder nur mega überteuert. Ja, ja, genau. Ja, das ist das eine. Aber an sich finde ich es auch einfach ein echt gutes Projekt irgendwie, ja. Wenn man ein bisschen Amazon, blöd gesagt, ein bisschen das, ist nicht zu leicht zu machen, da irgendwie die ganze Zeit nur Kohle zu scheffeln. Und tatsächlich machen die das auch, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber das sieht vernünftig aus, was so das Thema, okay, da ist jetzt ein Item gerade in Bestellung und Zustellung zu dir angeht. So, es gibt unterschiedliche Listen, je nachdem, ob du drauf guckst oder die anderen. Und dann kann jemand so ein Item claimen, kann sagen, okay, ich schenke ihm das. Und dann hast du es weiterhin in deiner Liste, aber in den anderen Listen taucht es nicht auf. Und da habe ich das Gefühl, dass es bei Amazon zunehmend kaputt ist, dieser Mechanismus. Okay. Ja. Und da scheint er, glaube ich, ganz gut zu funktionieren. Außerdem haben wir vorhin schon spekuliert, wir vermuten, dass wir die Leute kennen hinter Wishlefund. Und es sind halt sehr, sehr schöne Sticker, die sie auch an den jeweiligen zuletzt besuchten Kongressen verteilt haben. Deswegen ist da auch ein großer, fetter Aufkleber davon bei mir auf dem Laptop. Ah, ja, vermutlich waren das die, die auf der Subscribe unterwegs waren und uns genau zum Thema Wunschlisten irgendwie alle bequatscht haben. Also genau. Schön, wenn die da auch ihre Hausaufgaben machen für so ein Projekt. Ich bin großer Fan. Willst du, Philipp, noch auf deine neuerliche künstlerische Karriere eingehen? Welche künstlerische Karriere? Jason Pollock. Ja, natürlich. Ich mache hier totale Kunst, weil für die Hörer ist mir nichts zu lieb und zu teuer. So auch nicht die Wand in dem Raum, in dem wir hier aufgenommen haben. Habe ich eine Art Performance-Kunst mit einem Edding-Stift, der nicht zurecht schreiben wollte, veranstaltet, sodass ich bei der Performance, den Edding wieder schaltbar zu machen, sich das Filz Teil darin löste, davon flog auf Nimmerwiedersehen, auch nicht mehr auffindbar, und sich der Inhalt des Gold-Lack-Edding-Stiftes über die Wand verteilte, die hier vorher wunderschön weiß war. Ja, und wie ich es nennen würde, er hat die Wand voll gespritzt. Um es kurz zu machen, ich glaube, wir brauchen einen neuen Raum, in dem wir aufnehmen können in Zukunft. Wenn da irgendjemand sachdienliche Hinweise hat, gerne. Ich habe den übrigens so das Kryptonit von einem Weißmann entdeckt, weil er gerade schon versucht hat, körperlich mich anzugehen, weil ich hier eine Bierkapsel in der Hand habe und da rumspiele. Und er jetzt sein Audio-Albtraum ist, dass er das im Hintergrund hat. So, ich wollte sagen, jetzt haben wir endlich, wenn ich dich ein bisschen, dass das Klappern bei den Remote-Aufnahmen ein bisschen weniger wird. Jetzt klappert er in der Live-Folge, in der normalen Aufnahme. Jetzt fang damit so einen Scheiß an. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist als Klappern? Essen. Deswegen habe ich euch auch was mitgebracht. Jetzt weiß ich nicht, der Dominik hat sich das explizit gewünscht. Beim Philipp ist es jetzt einfach mal so ein Guess. Ja. Ansonsten nehme ich es gerne. Warte mal, jetzt mal die Kamera. So, Achtung. Du musst freudig übergeben. Ich kann es nicht freudig übergeben, weil ich habe nur zwei und ich schenke beide her gerade, ja. Oh. Die sind köstlich, die habe ich schon mal probiert. Ach, du kennst dich schon, dann gibst du wieder zurück. Nee. Boah, das ist ja hart. Da hätte ich ihm fast für 3 Euro eine Gurke in einer Dose gekauft und habe es dann doch zum Glück noch billiger gesehen in einem Späti. Das Gute ist, dass diese Kapsel, von der wir jetzt gerade schon gesprochen haben, dann auf dem Knie von mir auch zu sehen sein wird. So. Ja. Schließt sich der Kreis. Was wir gerade bekommen haben, ist eine Gurke in einer Dose, in einer 250 Grammdose. Das und alles, was ich habe, ist Gurkenlimonade. So, lasst es euch schmecken. Und vor allem ist es das Grandiose, es ist eine Gewürzgurke, weil tatsächlich, das sind mir die liebsten, so diese, wie heißen die, so diese eingelegten Gurken, die es dann auch auf dem Jahrmarkt gibt. Naja, Salzgurken. Ach so. Finde ich nicht so geil wie Gewürzgurken. Von daher. Ach so. Ja, es gibt auch noch Senfgurken, das finde ich relativ geil. Oh, nee, das ist so weich. Naja, doch. Die sind halt meistens so kleinere Stücke und irgendwie in Senf mit Senfkörnern eingelegt und so. Das finde ich schon ganz geil. Ja. So, ich bin aber nicht der Einzige, der Geschenke organisiert hat. Jetzt muss ich immer schauen, dass ich nicht zu viel da mache. Ich habe hier noch einen relativ großen Karton und einen relativ langen Brief. So, wer möchte was haben? Ich nehme den Brief. Okay. Scannen mal, ob wir das alles vorlesen. Nein, das sollten. Kann ich dir jetzt schon sagen. Aber es ist wirklich zu viel. Wer immer das geschrieben hat, ich habe keine Ahnung, wer und was da inhaltlich ist. Na, das steht da bestimmt drauf. Das solltest du jetzt schon sagen, wer das geschickt hat. Denn es kommt ja hier auch noch ein Paket dazu. Also die High-Level-Domain, wo die abgeschickt wurde, ist tele2.de. Finde ich schon mal schlecht, weil meine Kindheit war Tele5. Also ich sollte das jetzt überprüfen. Wie du das jetzt schlecht redest, dass uns jemand selber, ein riesiges Paket mit. Du hast es selber noch nicht gelesen, doch, was hier drin steht. Doch, aber das ist schon wieder ein paar Wochen her. Bla bla bla bla. Ich nehme an, das bla. Ist für Philipp. Ein Johannes-Team. Es freut mich, dass ich es nun endlich zustande gebracht habe, um dieses Päckchen zu packen, denn ich möchte euch eine Freude machen. Finde ich schon mal super. Danke dafür. Immerhin bin ich euch einen Dank und ganz viele Denker schuldig, zumindest denke ich das im Moment. Denn durch euch bin ich zum Podcast hören gekommen. Oh, das ist ja schön. Olli. Zumindest höre ich euren Podcast mit sehr viel Vergnügen. Und da meine Hörgeschwindigkeit viel größer als eure Produktionsgeschwindigkeit ist, das ist echt Wahnsinn, muss ich bald auf andere Podcasts als Lückenfüller aufsteigen. Nein, wir werden ihn verlieren, wenn er merkt, dass es bessere gibt. Ich kann dir tatsächlich ein paar empfehlen, Matthias, gern privat anschreiben. Euren Podcast höre ich immer, wenn es mir die Zeit und meine Konzentration zulässt. Nebenbei geht sowas natürlich nicht. Ach, ernsthaft? So, ich höre sowas nur nebenbei. Denn ich als Mann kann nur einer Sache folgen, somit fällt es bei Arbeit und so weiter weg. Da muss ich leider denken und so bleiben mir nur mein Autofahren und Sport. Wenn ja auch nicht sonderlich viel los ist, bla bla. In diesem Sinne, vielen Dank für euren Beitrag zu meiner erheiternden Weiterbildung. Gerne. Gern geschehen. Liebe Matthias. Oh, vielen Dank. Er hat uns Getränke geschickt und regionale Spezialitäten aus seiner Heimatregion. Ein Bier aus der regionalen Brauerei. Die da wäre Wallerstein? Ja, ich meine, wir müssen keine Werbung machen, ihr müsst es tatsächlich selber kaufen. Ich wollte jetzt nur wissen, wo die Heimatregion ist und habe mich jetzt gefragt, ob Wallerstein der Ort ist. Und Getränke seines Wasserlieferanten, der Luftlinie 2 Kilometer entfernt von seinem Kinderzimmer Mineralwasser zutage fördert. Das ist explizit für den Kollegen Weißmann, soll ich hier erwähnen, Philipp. Ja, das ist jetzt schon Johannes Bär. Getränk und Früchtetee-Getränk. Soweit hatte ich es mir noch gemerkt, dass das Bier für uns ist. Und er hat versucht, noch eine extra große Ladung Spezi für mich beizulegen. Ist aber scheinbar gescheitert, weil ich habe hier kein Spezi. Und Spezi war nicht. Er hat es versucht. Er hat es dann, er ist wohl auch gescheitert, ja. Ich hänge aktuell kurz vor Ende von Folge 36 und habe also schon fast alle eure Verbrechen in Anführungszeichen aufgearbeitet. Nach 37 geht es dann die. Jetzt hast du mir ein Bier aufgemacht. Na klar. Ich muss so nur fahren und ist total warm. Ja, das ist jetzt dein persönliches Problem. Vielen Dank. Nach 37 geht es dann die A-Folgen an, von denen mir noch 100 Stück bleiben, nicht. Bis ich dann doch ausweichen muss. Vielleicht habt ihr noch Tipps für Podcasts über die ganze Empfehlung hinaus. Bla bla bla. Es ist, besonders bin ich am Thema KI und Ähnliches interessiert, weil ich in diesem Feld Forschung betreibe. Ich werde auch nicht müde, euch weiterhin in meinem Umfeld zu empfehlen, was auch bei meinem Chef schon erste Früchte getragen hat, der mir beichten musste, dass er euch nicht mehr in der Öffentlichkeit hört, weil er immer so angestarrt wird, wenn er ohne ersichtlichen Grund lauthals mehrfach lacht. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Also wenn Menschen da draußen mal sagen können, an welchen Stellen dass jemand uns lustig findet. Lachen. Also das Thema hatten wir beide neulich. Ich finde uns schon auch ab und zu unterhaltsam, aber wo man wirklich lauthals loslachen muss. So, ich glaube, tatsächlich bin ich viel zu sehr ich selber. Ich sage ja nicht, dass die Menschen bei mir lachen, aber so, ja, das würde mich einfach mal interessieren. Kannst du wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen, weil wenn du das dann mal hörst, dann hast du ja den Gag zumindest immer schon mal gehört oder gemacht. So, deswegen ist, aber manchmal muss ich tatsächlich auch lachen. Vielleicht nicht alleine in der Öffentlichkeit lauthals, aber. Das passiert mir aber auch bei Podcasts. Ja? Also zuletzt, wo ich es jetzt ganz konkret sagen kann, war Gästeliste Geisterbahn, wo ich irgendwann im Auto war und irgendwann irgendwie schallend gelacht habe. So. Grüße. Lieber Matthias, alles andere haben wir gelesen, aber die Zeit reicht leider nicht, das hier vorzulesen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich gebe dem Herrn Weißmann auch mal zum Gegenlesen und ich bin schwer begeistert von der Schwere des Papiers. Ich bin sehr begeistert von der Schwere des Pakets. Prost. Vielen herzlichen Dank. Zum Wohl, die Herren. Ja, was soll ich sagen? So darf es weitergehen. Und ich muss noch einen ganz dicken Dank loswerden. Und zwar an Gerhard. Der hat nämlich das Thema für die letzte Folge durchgeschickt. Und das habe ich ganz vergessen, das letzte Mal zu erwähnen. Und er hat mir auch das Buch zukommen lassen. Ich habe mir jetzt auch eine Klage zukommen lassen. Ich glaube, eine Klage? Ich glaube zumindest, dass er mir mein Gedächtnis ist. Na, weil du eben nicht erwähnt hast, deswegen. Ach so, ich habe jetzt gedacht von der Staatsanwaltschaft oder so. Wollen wir noch über die Rückmeldungen zur letzten Folge sprechen, oder? Ja, bitte doch. Ja, wirklich? Der Dominik hatte da ja so eine ganz eigene Meinung. Oh, stimmt, das habe ich komplett vergessen. oh Gott. Jetzt hatte ich mich gerade beruhigt. Nein, also, wir haben zur letzten Folge noch eine Rückmeldung bekommen. Einerseits sehr, sehr positiv und auch mal wieder ein Stück weit korrigierend. Das kann man bei uns auf der Webseite nochmal nachlesen. Also gerade so, was Todesmärsche und so anging, da waren ein paar Details dabei, die wir vielleicht, ich möchte nicht sagen falsch dargestellt haben, aber natürlich in unserem unendlichen Unwissen vielleicht nicht komplett ausführlich und komplett richtig in den Kontext gesetzt haben. Und es gab noch eine E-Mail von Simon, der sehr gut vorgebrachte Kritik, also die war wirklich sehr konstruktiv formuliert, das fand ich sehr schön und ich fand sie auch angemessen. Also er hat mehr oder weniger geschrieben, dass er zu diesem Nazi-Thema, dass er da ein bisschen, wie soll ich sagen, darauf reagiert hat, wie locker wir mit dem Thema Nazis umgehen. So, wie wir vielleicht auch unangebracht Witze machen, wie wir vielleicht, durchklingen lassen, dass uns der nötige Ernst fehlen könnte bei dieser Thematik. Und ich sehe das auch. Also das ist eine berechtigte Meinung, finde ich. Und ich habe ihm da auch recht gegeben und ich habe mir das auch selber nochmal angehört. Und ich kann nur sagen, und das habe ich ihm, glaube ich, auch zurückgemeldet, dass wir da sehr drauf achten und das, glaube ich, ganz deutlich rauskommt, auf welcher Seite wir stehen und welches Geisteskind wir sind. Und war dann auch für ihn okay. Er hat auch gesagt, er hört sich die Folge nochmal an. Und ich glaube, der einzige Punkt, und an dem wird jetzt gleich der Dominik, der kocht schon, an dem wird der Dominik gleich nochmal einsteigen. Das ist maßlos übertrieben. Der einzige Punkt, wo man vielleicht nochmal drüber reden sollte, war tatsächlich die Frage, ob wir als eine Generation, die von dem Zweiten Weltkrieg jetzt ja schon zwei Generationen entfernt ist, ob wir an dieser Schuld noch mittragen müssen oder nicht. Also genau, ich habe, und das ist was, der Kollege Weißmann und ich sind da auch unterschiedlicher Meinung manchmal, was Witze über Themen angeht. Ich bin nämlich ein extremer Freund von, man darf über alles Witze machen. Also wer mich im persönlichen Umfeld kennt, weiß, dass ich weder bei mir noch bei irgendeinem Thema Halt mache, Und ich finde, dass Humor definitiv für mich dazugehört, um die Wahnsinn des Lebens erträglich zu machen. Ja, das ist schon richtig. Und, aber, na, lass mich hier kurz ausreden. Aber? Satire darf alles. So. Nein, nein, eben nicht. Bin ich der Meinung. So, das ist, muss nicht deine sein. So, wir müssen nicht einer Meinung sein. So. Nichtsdestotrotz, davon abgesehen musst du natürlich respektvoll sein und musst halt irgendwie, keine Ahnung, moralische Grenzen kennen, weil nur weil du im privaten Kreis halt irgendwie mit den Menschen, die du weißt, die du kennst, Witze machen kannst, heißt es nicht, dass niemand anders das nicht halt irgendwie in den falschen Hals kriegen kann. So, also du musst halt schon aufpassen, in welcher Umgebung du was sagst. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man da auch gerne differenzieren kann zwischen einzelnen Leuten und ich persönlich bin einfach jemand, der gegebenenfalls da vielleicht einen Witz macht, den der Kollege weiß, man nicht machen würde. Und ich finde die Kritik in dem Fall fand ich auch einfach übertrieben. Vor allen Dingen, und das muss ich dir auch sagen, weil du jetzt gerade angekündigt hast, ich finde, dass dieses generell, dass ein Volk ist so und hat das und das, ist genau die Art von völkischem Denken, die uns in diese Situation gebracht hat. Ja. So, also diese Generalisierung, dass quasi der Deutsche sich jetzt noch schuldig fühlen muss, ist genau das gleiche völkische Denken, was diese Nationalbestrebungen in erster Linie gebracht haben. Und das ist genau die gleiche Kacke, weil ich kenne, also keine Ahnung, wir haben auf Arbeit, haben wir 40 verschiedene Nationen, so wer mich kennt, ich bin unfassbar tolerant, mir ist Religion egal, mir ist Nationalität egal, Hautfarbe egal. So, es gibt Arschlöcher und es gibt nette Leute und es gibt Menschen, die neutral sind, so. Und ich bin wirklich nicht der Meinung, dass ein Volk als solches eine Generalschuld hat. Wir haben definitiv einen Auftrag, dass wir das nicht vergessen lassen dürfen. So, ich glaube, das ist definitiv was, wo wir die Pflicht haben, logischerweise, das immer wieder zu erinnern. Aber sich ewig schuldig zu fühlen, das ist schwierig, weil das ist genau das, was solche Kräfte wie die AfD jetzt wieder erstarken lässt, wenn du permanent Dinge reingetrieben bekommen hast, wo du wirklich gar nichts dafür kannst. Und das ist meine ganz persönliche Meinung, bin ich auch gerne bereit, in die Diskussion zu geben. Und der Kollege Weißmann hat die Hand schon lange gehoben. Ja, du hast jetzt natürlich auch viele Punkte, wo ich auch auf einzelne gerne nochmal eingegangen wäre, aber jetzt darf der Philipp auch mal noch. Ich stehe da, glaube ich, ein bisschen zwischen euch beiden. Ich bin schon ein sehr großer Freund auch von sehr diversem Humor, gar keine Frage. Ich bezweifle, dass ihr mich überhaupt auf der Skala schon richtig verortet habt, aber und ich bin tief rechts. Was ich da einfach noch dem Ganzen hinzufügen möchte, ist, dass wir, glaube ich, in der Situation sind, dass unser Podcast auch als inhaltsvermittelnd in der Geschichte wahrgenommen wird und man vielleicht den Anspruch hätte, dass wir viel Ahnung von dem Thema hätte, worüber wir Witze machen. Und das ist halt was auch manchmal sehr gefährlich sein kann und übel rüberkommt. Ich möchte da als Beispiel aus der letzten Folge eben nehmen, dieses, ach Mensch, ich wusste gerne, dass im Zweiten Weltkrieg, da diese Überprüfungen der Lage auf Genfer Kriegskonventionen, das ist ja eigentlich ganz gut. Bis wir dann die Information gekriegt haben, ja, das war halt alles so ein bisschen viel Schein, aber wirklich dahinter steckt ja da nichts. Und wenn man das halt in dem Moment nicht weiß, dann kann man es nicht gut beurteilen. Und deswegen, glaube ich, muss man bei uns immer gut aufpassen, dass wir von den Themen in der Regel einfach nicht Bin ich nicht der Meinung, dass wir da aufpassen müssen, weil wir Wahrnehmung von dem, was wir. Aber tun. Wie oft sagen wir denn, dass wir keine Ahnung haben? Und ich meine, wenn du uns als historischen Standard nimmst, dann bist du schon mal komplett falsch. Also jetzt mal. Und ich finde, also allein, was ich schon gelernt habe über die Scheiße der Menschheit, so wie dankbar man sein muss, dass man in der heutigen Zeit lebt und wie viel Kacke Nationalisten angerichtet haben. Mhm. So, ich sehe es eher so, dass, keine Ahnung, wenn wir nur 3 von 10 Sachen Leuten vermittelt haben, wie scheiße das was war. Und ich meine, ich allein habe ich hätte über die Gräuel der Nazis nicht noch wehren müssen, um zu wissen, dass das eine Kackzeit war und dass das richtig scheiße war und dass das niemals mehr passieren darf. Aber ich lasse mir da nicht vorwerfen, dass die 10. Sache, die ich erwähnt habe, die Kacke ist, dann halb wahr war. Also das, ja, nein. Wer aber den Anspruch an uns hat, da bist du aus meiner Sicht. Du fühlst dich jetzt an der Stelle halt auch angegriffen und das ist aber gar nicht das, wie Kritik eigentlich funktionieren sollte und so nehme ich das auch nicht wahr. Und das ist das, was du jetzt als devot bezeichnest, was ich überhaupt nicht so bezeichnen würde, sondern zu Kritik gehören erstmal 2 Standpunkte und du kannst damit was anfangen oder nicht. So, ich würde niemanden, der seine Kritik sachlich und angemessen vorbringt und auch gut in den Kontext setzt und gut einordnet, würde ich vorwerfen, dass er übertreibt, sondern ich würde einfach in dem Moment dann im Zweifelsfall sagen, das ist deine Meinung und meine ist eine andere und dann kommen wir entweder zusammen in einer Sender-Hörer-Beziehung oder nicht. So, das ist eigentlich ein relativ fairer Deal, finde ich. Und wer mir da nicht blöd kommt, den nehme ich an der Stelle auch ernst. Und ich, so habe ich auch seine Bedenken sehr ernst genommen und habe mir die Folge tatsächlich auch daraufhin nochmal angehört. Und ich finde auch nicht, dass wir irgendwo übers Ziel hinausgeschossen sind, weil ich mache auch an jeder Stelle gerne mal einen dummen Witz, auch wenn es vielleicht nicht angebracht ist. Jetzt habe ich gerade kurz mich verrannt und den Faden verloren. Kritik funktioniert so nicht? Ja, Kritik. Also er hat seine Kritik, wie soll ich sagen, sehr angemessen vorgebracht. Und deswegen habe ich auch da sehr, wie ich finde, angemessen reagiert. Und der einzige für mich offene Punkt, über den ich nochmal reden wollte, ist tatsächlich diese Erbschuld. Und da bin ich komplett bei dir. Wir sind nicht dazu verpflichtet, eine Erbschuld mit uns rumzutragen, die noch nicht mal unsere Väter und in vielen Fällen ja nicht mal unsere Großväter irgendwie auch nur zu einem Bruchteil mitverschuldet haben. Nee, aber wir müssen uns das bewusst machen und wir dürfen dieses Thema. Aber eine Verantwortung. Genau, wir haben eine Verantwortung und das ist schon wichtig an der Stelle. Ja, da bin ich auch komplett dabei. Und ja, das mag sein, dass wir haben uns jetzt nicht drauf vorbereitet und ich wollte jetzt auch den Herrn nicht angreifen, falls das jetzt zu aggressiv rübergekommen ist. Ich bin einfach nur nicht derselben Meine. Ja, ich habe jetzt den Dominik natürlich auch ein bisschen unfair angetriggert, aber tja, so ist es halt, wenn man eine Reaktion haben will, dann muss man manchmal zu miesen Tricks greifen. HDGDL. Bussi aufs Bauchi. Da gibt er mir erst Alkohol und dann triggert er mich auf die Leute. Ich weiß jetzt noch, irgendeinen Punkt hatte ich dazu jetzt noch im Kopf, aber jetzt ist es auch schon wieder. Nee, ich finde es aber auch total wichtig, dass die Sachen da auch in schriftlicher Form niedergelegt werden, dass wir da auf der Homepage da auch keine Diskussion scheuen. Das war auch sehr nett von ihm, ja. Er hat es uns per Mail erst nur geschrieben und habe gesagt, das ist mir schon ein so wichtiger Punkt, den kann er gerne auch nochmal öffentlich machen. Und wir müssen natürlich schon schauen, dass mir klar, man kann über alles Witze machen, aber du musst dir natürlich auch bewusst sein, dass du damit einen Eindruck erziehst und für jemanden, der uns nicht kennt oder nicht so gut kennt, mag es schwer sein, uns einzuordnen. Aber das ist mir im Zweifelsfall für einen guten Witz auch egal, ja. Da weiß ich aber, dass ich dann die Grenze, das ist eine bewusste Entscheidung von mir, dann überschreite ich halt eine Grenze und muss halt mit den Konsequenzen auch leben können. Für einen guten Witz muss man auch mal eine Freundschaft opfern. Ja, ciao. Haben wir noch was? Eleonore Rigby. Nein, jetzt habe ich sie. Eleonore Elisabeth Amalia Magdalena wird am 20. Juni 1682 in Melnik im heutigen Tschechien geboren. Ich merke, ich habe gerade sowas von keinem Bock. Wow. Ich hätte jetzt am liebsten danach einfach aufgehört. Ja. So, das wird lustig heute. Fantastisch. Dominik ist im Rage-Mode. Dominik, reibt sich die Hände. Das ist sehr schön, denn ich habe euch nämlich schon direkt im ersten Satz gleich den ersten Bären aufgebunden. Die Frau ist eigentlich Claudia. Nein. Die Frau ist gar keine Frau, sondern eine Giraffe. Nein. Die Frau ist nicht in Melnik geboren, das ist nämlich ein Mythos, der sich sehr hartnäckig hält. Mitunter sogar auf diversen Wikipedia-Seiten. Dabei ist sie in Untermelnik geboren. Eigentlich ist das so wie Rüsselbach, oder? Sollen wir jetzt Melnik kennen oder warum ist das? Nein, die kommt aus Wien. Eigentlich glitschte die Dame ihre Mutter irgendwo in Wien zwischen den Beinen hervor. Aber warum? Ja, das weiß ich nicht. Ich finde nur, ihr solltet das wissen. Es steht auf Wikipedia teilweise falsch und ich will hier meinem nicht vorhandenen Bildungsauftrag gerecht werden. Ich habe die Tage eine A-Folge eingesprochen, die uns ein Leser zukommen lassen und haben dann, während wir die und Quellen, bist du nachgegangen. Als wir die Quellen gecheckt haben, haben wir gemerkt, dass der Hinweis einfach komplett falsch war. Ich bin mir für nicht sicher, ob du da nicht wirklich eine Negierung überlesen hast. Da stand keine drin. Ja, egal. Am Ende des Tages hat eine Negierung gefehlt, ja. Ich möchte jetzt nicht mit Finger auf jemanden zeigen. Dominik. Aber ich zeige gerade mit dem Finger auf jemanden. Ja, den Nazi. Den alten Nazi. Österreich, damals. Wisst ihr ja sicherlich, ne, war ein eigenständiges Herzogtum im Heiligen Römischen Reich. Aber Sekunde, ich will auf diesen Fakt zurück, dass die da hingedichtet worden ist. Warum? Ich frage mich sehr, hätte sie dann eine andere Nationalität gehabt? So geburtsnationalitätsmäßig. Du, das ist tatsächlich relativ kompliziert, das mit den Ländern in dieser Zeit und so, ne? Und ich so Österreich-Ungarn, ich glaube tatsächlich hätte das vermutlich, ich weiß nicht, ob Tschechien da wirklich dazugehört hat. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, Wien hat doch viel mehr Prestige. Ja. Ich weiß auch nicht tatsächlich, wo das herkommt. Das ist einfach nur ein Fakt, den ich hier eingeordnet euch mitgeben wollte. Okay. Ja, also Österreich, das war sehr kompliziert. Das war damals irgendwie geteilt und ich verstehe das sowieso nicht. Ja, da müssen wir jetzt wirklich mal einen Historiker fragen, wie da gerade der Zustand war in jener Zeit und wo da die Grenzen waren und wer mit wem und wer gegen wen. Und das müsst ihr euch jetzt selber irgendwie ausmalen. Aber sie ist ein Mädchen aus gutem Hause, das weiß ich sicher. Und sie wird auch in der römisch-katholischen Michaelerkirche getauft. Ein gutes Haus. Ja, sie ist direkte Nachkommin des Fürsten Ferdinand August von Lobkowitz, der Herzog von Sagan in Polen. Liebe Grüße an den Philipp. Den muss ich auch denken mit Lobkowitz. Und die ist ein Künstlername. Also von der Figur von ihm. Die Mama ist bereits die zweite Ehefrau des Herzogs. Ich weiß aber auch nicht, was mit der ersten passiert ist. Das wäre interessant tatsächlich. Das hat mich mal interessiert. Also falls jetzt jemand weiß, was mit der alten Frau Lobkowitz war. Also noch stellen wir mehr Fragen, als wir beantworten. Ja, ja, das kommt schon noch. Auch die Mama bringt einen Adelstitel mit in die Beziehung, denn die ist Markgräfin Maria Anna Wilhelmine von Baden-Baden und die Tochter des Markgrafen Wilhelm und seiner zweiten Gattin, der Gräfin Maria Magdalena von Oettingen-Baldern. Oettingen-Baldern? Ist das Oettingen, wo das Oettinger herkommt? Das frage ich später ab. Ja, merkt euch das gut. Ist es prüfungsrelevant? So, jetzt wird's kompliziert. Wikipedia sagt. Jetzt erst. Ja. Am 13. Dezember 1701 heiratete Prinzessin Eleonore Amalia in Wien den Erbprinzen Adam Franz Karl Eusebius zu Schwarzenberg, späteren dritten Fürsten zu Schwarzenberg und achten Herzog von Krumau, den zweitgeborenen Sohn des Fürsten Ferdinand Wilhelm Eusebius und der Gräfin Maria Anna von Sulz. Ich stelle mir das mega schwierig vor, mit solchen Namen immer die ganzen Logins und E-Mail-Adressen zu benutzen. Da brichst du doch einen Arm ab. Ja, oder irgendwie so Formulare auszufüllen. Ja. Ich tue mir schon mal mit meinem Ausbildungsberuf wahnsinnig schwer. Staatlich geprüfter technischer Assistent für Informatik. Das passt jetzt schon in kein Formular rein. Was schreibst du da rein? Na ja, klar. Assistent? Ich bin staatlich geprüfter technischer Assistent. Wie kann man denn Assistent sein? Ich darf die Tastatur jemanden halten. Hä? Das habe ich nie gehört, das ist ja damals. Ja, das ist halt eine zweijährige rein schulische Berufsausbildung hin ja, zu so Administration und Programmierung. Und ich habe dann halt später noch studiert. Du wolltest also nichts Richtiges lernen, quasi. Jo. Okay, verstehe ich. Da bin ich hier in guter Gesellschaft. Also, was ich euch mit diesen ganzen schwierigen vielen Namen sagen will, der Fürst ist eine wirklich gute Partie und der wird in... Je mehr Namen, desto lukrativer. So schaut's mal aus. Und der wird in den kommenden Jahren zum Musterbeispiel eines Barockkavaliers. Der wird irgendwann mal am Kaiserhof rumturnen und dort verschiedenste Funktionen übernehmen. Kann man in Rock Me Amadeus. Unter anderem Hofmarschall oder Geheimrat oder später auch oberster Stallmeister. Und da steht er immer in den Ecken. Das klingt dermaßen Porno. Als Geheimrat. Ich weiß gar nicht, auf welchen Witz ich zuerst mit einem schlechten Gegenwitz gar nicht, glaube ich, Spaß. Ah. Dann nehme ich lieber noch einen Schluck. Also, der Fürst gehört zum engsten Kreis von Kaiser Karl dem VI. Und ihr dürft annehmen, dass er bei vielen Dingen zumindest mal auch um Rat gefragt wird. Er wird außerdem als Kunstliebhaber und eifriger Bauherr in die Annalen eingehen. Eleonore ist jetzt also nicht mehr länger Prinzessin von Lobkowitz, sondern nun Fürstin und Erbprinzessin zu Schwarzenberg. So, auf dem Papier sind die beiden ja wie füreinander gemacht. Außerhalb von dem Papier kommen sie jetzt nicht so gut miteinander klar. Ich wollte gerade sagen, klingt eher wie Mama und Papa der einen Seite haben sich mit Mama und Papa der anderen Seite geeinigt, dass das eine gute Idee wäre und haben die zweiten zusammengestopft und haben beschlossen, die heiraten jetzt gefälligst. Ich hätte es jetzt so formuliert, die Ehekrise beginnt im Grunde direkt nach der Vermählung und hält locker mal für die nächsten 11-12 Jahre an. Und dann ist sie tot. Mit Ehekrise meine ich. Oder er. Nee, tatsächlich, es kommt ganz anders. Aber mit Ehekrise meine ich etwas in der Liga von Ehefrau aus Wien verbannen und so. Also, das wäre so geil, wenn sie einfach nach 12 Jahren sich verlieben würden. Das ist jetzt nicht so wie, du schläfst heute Nacht auf der Couch, sondern es ist so, du darfst in meiner Stadt, in der ich wohne, nicht mehr dich aufhalten. So, das ist schon nochmal eine andere Liga, finde ich. Es klingt jetzt drastisch, aber irgendwie stehen ja auch Seitensprungvorwürfe im Raum. Die Fürstin soll untreu gewesen sein. Die Wahrheit ist vermutlich weit weniger dramatisch und der Philipp hat es ja gerade schon gesagt, es ist wahrscheinlich einfach eine Zwangsehe und Adam und Ellie waren sich einfach nicht besonders grün. Vielleicht ist auch seine Kavaliersreise irgendwie da mit involviert, denn Kavaliersreise, wisst ihr, was das ist? Ich auch nicht, aber es heißt auch die Grand Tour. Wie die Top Gear Nachfolgeformat auf Amazon? Ich glaube, es ist so eine Art Junggesellenabschied. Jedenfalls, aber über Jahre hinweg. Ich glaube schon. Jedenfalls kommt er von dieser Reise zurück und hat sich unterwegs einer Gräfin versprochen. Und das hat dann sein Papa rausbekommen und hat die Verlobung offiziell für ungültig erklärt und hat dann ihm unsere Eleonore ins Bett gelegt. Also so kam die Ehe zustande. Und dass die dann nicht auf den besten... Ich habe dir was mitgebracht. dass die nicht auf den besten Bedingungen fußt. Wobei, es war einfach so. Weißt, man wusste es ja nicht anders. Man hatte ja nichts. Ja doch, die andere hatte er. Unterm Strich war, glaube ich, die Ehe einfach zum Scheitern verurteilt. Bevor jetzt aber alles im Bach runtergeht, im Jahr 1706 glitscht auch zwischen Eleonores Beinen eine Nachkommin hervor, und zwar die Töchterin Maria Anna. Das ist extrem unsensibel formuliert, Jürgen. Warum? Das Wunder der Geburt. Das Wunder der Geburt, ja, da muss man sich wirklich manchmal wundern. Jetzt sind wir wieder bei Monty Python. 1710 erfolgte dann die Trennung zwischen Ellie und Adam. Und das erste Jahr nach der Trennung verbringt Ellie hauptsächlich mit ihrem Vater auf Reisen oder in dessen Schlössern in Österreich und Böhmen. So richtig gut kann ihr Verhältnis zum Vater aber nicht gewesen sein, denn eigentlich war als Mitgift waren ihr 20.000 Gulden versprochen, was eine richtige Menge Geld ist. Sie hat aber nur 3.000 bekommen und den Rest muss sie tatsächlich nach dem Tod ihres Vaters auf dem Rechtsweg einstreiten. Aber hat gekriegt. Aber hat gekriegt. Und ich glaube, ihr Mann war ja auch, ja gut, auf den war es jetzt nicht so gut zu sprechen, aber ich glaube, so ganz arm war der auch nicht. Sie bricht auch den Kontakt zu ihrem Mann nicht komplett ab, sondern die schreiben sich ab und zu, und auf dem Weg erbettelt sie sich dann sogar so ein Aufenthaltsrecht auf einem seiner Güter. Also im Sommer 1711 bezieht sie das Schloss Restovice wahrscheinlich und einige Wochen später das Schloss Frauenberg. Ist das hier Reich und Schön, das Prequel, oder auf was läuft das hinaus? Nee, aber ich frage ja immer gerne mal, ob ihr schon eine Idee habt, worauf es hinauslaufen könnte. Nö. Sie wird der erste weibliche Superheld Europas. Ist es irgendwie so hier die erste Sadomaso-Queen, dass sie sich jetzt diverse Freier... Wenn man jetzt beides zusammenwirft, ist es von der Wahrheit gar nicht so weit entfernt vielleicht. Okay, es wird Catwoman. Na, schauen wir mal. 1721 lässt Eleonore auch ihre Tochter in den Genuss der erzwungenen Liebe kommen, weil es ja so gut funktioniert, und arrangiert eine Ehe mit dem Markgrafen Ludwig Georg Simbert von Baden-Baden. Du, ich habe eine super Idee. Ich weiß was überhaupt nicht gut funktioniert. Aber 20.000 Gulden kriegst du dafür. Der Spitzname von dem Ehemann der Tochter, Jäger Louis, weil er so gerne jagt. Der Spitzname seines Vaters ist Türken Louis, weil er so gerne, keine Ahnung. Ellies Tochter heiratet also in ein gutes Haus ein und das findet jetzt auch der Vater ganz prima, und daraufhin verträgt er sich so ein bisschen besser mit seiner Frau. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber Reichtum hilft. Ja, die Tatsache, dass sie jetzt die Tochter in gute Hände abgegeben hat und dass die jetzt nicht mehr ihnen auf der Tasche liegt, das findet er ganz gut, glaube ich, und begegnet seiner Frau daraufhin mit sehr viel größerer Milde als noch zuvor. Ich weiß nicht, ob er den Bann aus Wien wieder aufhebt, aber zumindest können sie wieder miteinander reden. Von den Reichen kannst du sparen lernen. Nach der Hochzeit erlaubt er ihr sogar, auf das Schloss Krumau umzuziehen. Und das ist die frisch geerbte Hauptresistenz der Schwarzenbergs. Nach der Hochzeit erlaubt er ihr sogar, auf das Schloss Krumau umzuziehen. Das ist die frisch geerbte Hauptresidenz der Schwarzenbergs in Böhmen, ebenfalls in Tschechien. Der Philipp grinst so, ja, weil ich das jetzt dreimal einlesen musste, diesen Satz. Ja, ich habe mir gerade nur vorgestellt, ob ich das jetzt einfach genauso drin lasse. Ja, das wusste ich. Das wusste ich. Der ist so diabolisch und gemein. Also gemein ist der Philipp wirklich nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, mit wem ich den verheiraten könnte. Ja. Ich glaube, der Philipp ist pure-hearted. Ich habe es schon mal gesagt, das ist bei Hellboy, im ersten Hellboy. Wo ich ja mitspiele. Wo du, spielst du da mit? Na klar. Aber das ist so, die kriegen so einen FBI Zug. Also Hellboy ist ja Teil einer Superheldengruppe, die quasi den amerikanischen Behörden hilft. So, der Staat steckt da dahinter mit. So, und dann kriegen die vom FBI einen neuen zugeordneten Partner, der halt frisch vom College kommt. Und dann sagt halt irgendeiner zu ihm, du bist so pure-hearted. Und er sagt, nein, bin ich gar nicht. Und dann haben die so ein Fischwesen dabei, was halt quasi tief in die Seele blicken kann. Und dann langt er ihm quasi so an den Kopf und sagt, doch, du bist es. Und dann musste ich mal dran denken. Ich glaube, der Philipp ist auch so. Ich habe jetzt auf die Mega-Pointe gewartet. Ich glaube, wenn das Fischwesen bei mir drauf langen würde, würde er das nicht sagen. Und bei dir, glaube ich, auch nicht. Das wird einfach tot umfallen. Das einzige Problem, das jetzt so in Eleonores Leben noch so richtig, wie soll ich sagen, das noch so ein bisschen auf die Seele drückt, ist, dass sie eine Tochter hat, aber halt keinen Sohn. So, und das ist ja für so ein adeliges Haus, ja, auch wenn jetzt die Eheleute verstritten sind, wirkt es nicht so gut nach außen, und eigentlich möchte man schon irgendjemanden haben, dem man später mal die ganzen Schlösser und all das. Und immerhin ist sie jetzt auch schon 23. Weil das viele Geld überschreiben kann. das mit dem Verheiraten macht so viel Spaß, ich will nochmal. Und obwohl jetzt die beiden sich nicht grün sind, stehen sie doch gemeinsam unter diesem öffentlichen Druck, einen Nachfolger zu produzieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau funktioniert. Wenn, ich kann es erklären. Also, wenn ein Mann und eine Frau sich unheimlich lieb haben. Oh, der fällt mir was ein. Und einer in Wien ist und einer in Tschechien. Ich habe heute erfahren, es gibt, also können wir kurz über Geschlechtsverkehr reden? Das ist, glaube ich, schon, wir sind schon in diesem. Ich habe heute erfahren, ohne den Namen zu nennen, dass es Menschen gibt, die sexuell aktiv sind und dann den Penis nicht aus der Vagina der Frau nehmen, quasi aufeinander oder noch liegen bleiben und dann quasi eine zweite Runde direkt anschließen lassen. So, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. So, das funktioniert natürlich nicht mit Kondom. Aber habt ihr das schon jemals gehört, dass man quasi den Penis nicht rausnimmt, sondern ihn drin lässt und dann direkt eine zweite Runde startet? Du, ich glaube, bei Sex gibt es, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Aber das ist tatsächlich mir neu. So habe ich jetzt, kannte ich nur nicht. Ja, ich empfehle dir Cock-Push-Ups, Dominik. Das soll helfen. Ich möchte keine Bilder dazu. Nein, es gibt einen ganzen Film dazu. Okay. Mit Jack Black? Echt jetzt? Hä? Kings of Rock? Wir haben uns mal vorgenommen, dass wir jeden Jack Black-Film schauen. Das haben wir genau einen Film lang durchgehalten. Genau, ich glaube, dass wir zwei Filme durchgehen. Aber so viele Filme gibt es doch gar nicht. Ja, das war doch zu viel für uns. Der hat erstaunlich viele Nebenrollen in seinem früheren Schauspielerleben. Ich überlege, was fällt mir so spontan an? Also irgendwie School of Rock natürlich. Dann High Fidelity. Tropic Thunder. Ja, ja. Tropic Thunder. Der hat so viele B- und C-Filme nichts gemacht. Nichts wie aus Orange County. War der nicht auch in Godzilla. King Kong. In der Neuverfilmung von King Kong. Also der hat so viele Nebenrollen in irgendwelchen Filmen. Ja. Das schafft man in einem Leben fast nicht, okay, die anzuschauen. Okay. War man gar nicht so bewusst. Na, es sind ein paar. Wo waren wir? Im Schlafzimmer bei denen. Also mir ist nicht ganz klar, wie das jetzt auf die Entfernung funktionieren soll, aber es ist jetzt auch so, dass Eleonore langsam ein bisschen älter wird und dass sie sich doch so ein bisschen, sich ein bisschen nachhelfen lässt, was die Fruchtbarkeit angeht. Ja, also wenn man dann mal so über 30 ist und dann auch irgendwann über 40, dann ist das nicht mehr so einfach mit dem Kinderkriegen. Und ist sie schon so alt? Ja, wir sind jetzt so, ja, da sind wir jetzt ungefähr. Es gilt 1700 irgendwas quasi als medizinisch gesichert, dass Wolfsmilch die Fruchtbarkeit steigert. Hat man auch immer rumliegen. Und ich meine, das Einzige, was man dazu eigentlich als Begründung findet, ist die Bibel und Romulus und Remus. Also das ist irgendwie die einzige Begründung für diesen Irrglauben. Aber Eleonore legt sich jetzt einen Wolfszwinger an, damit der Nachschub immer gesichert ist. Und ich glaube, das ist was auf die Öffentlichkeit ein bisschen komisch gewirkt hat. Vor allem auf die Nachbarn. Also so Wolfsgeheul in der Nacht ist ja schon mal ein bisschen spooky vielleicht auch. Aber ich glaube, dass die auch wahrscheinlich ziemlich einen Lärm gemacht haben, wenn die gemolken werden. So stelle ich mir das zumindest vor. What the hell? Ich bin ein Raubtier. Aber der Erfolg gibt ihr recht. Die Legende sagt, Ellie und Adam vertragen sich auf ihre alten Tage wieder. So sollen sie sich im Jahr 1721 zufällig am Grab des Familienschutzpatrons Johannes Nepomuk im Prager Veitsdom begegnen und wieder versöhnen. Und mit Versöhnen meine ich, dass 1722 nochmal ein Kind auf die Welt glitscht. Josef der Erste, Adam Johann Nepomuk, Franz de Paula, Joachim Judas Thaddäus, Abraham, vierter Fürst von und zu Schwarzenberg. Und dafür müssten nur 8 Bedienstete dran glauben, die alle versucht haben, die Wölfe zu melken. Der wird später mal die Prinzessin von Liechtenstein ehelichen. Und seine Mama ist bei seiner Geburt tatsächlich 41, was ich schon halbwegs bemerkenswert finde. In dem Zeitraum war das ja schon ein fortgeschrittenes Alter. So. Genau. Und das finde nicht nur ich und der Dominik bemerkenswert, sondern auch der Philipp vielleicht. Und vor allem die Nachbarn und die Bekannte drumherum. Und die Wölfe. Die Wölfe finden das mega merkwürdig. Und es gibt dann welche, die das merkwürdig finden. Und es gibt welche, die da so ein bisschen abergläubischer drauf sind. Und die Wölfe? Ja, auch bei den Wölfen. Und die Hexenwerk vermuten. Man tuschelt. Oh. Die Eleonore wirkt da jetzt so ein bisschen dagegen. Also sie wird als große Wohltäterin beschrieben, die sich um ein vielfältiges, gesundes und kulturelles Stadtleben von Krumau bemüht. Also sie richtet unter anderem ein Theater ein. Geil. Das wird doch jetzt die Origin-Story von Bibi Blocksberg. Von Bibi Blocksberg. Bibi und Tina. Hallo, die ist 41. Eine ganz schön alte Bibi. Ja, kann sich ja vielleicht jünger zaubern oder vielleicht ist es im Herzen. vielleicht ist es im Herzen. Also sie hat, sie richtet ein Theater ein bei sich im Schloss, wo sie dann irgendwie regelmäßig irgendwie auch die Leute aus dem Dorf und der Stadt irgendwie einlädt. Es läuft jeden Abend Peter und der Wolf, alle sind mega genervt. Überhaupt ist der Hof für die Zeit relativ multikulti. Da wird neben Deutsch und Tschechisch viel Italienisch, Französisch, Spanisch gesprochen, also ist relativ bunt. Und es kommen viele bekannte Gesichter aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Die geben sich da die Klinke in die Hand, wobei ich bezweifle, dass sie an dem Hof wirklich Klinken benutzen müssen. Musst du dir auch an Elton John denken? Willst du an Elton John? Mit so einer Federbohr? Nein. Keine Ahnung, so die Art von bekannten Gästen. Okay. Exzentriker der damaligen Zeit. Ich hätte mir jetzt eher vorgestellt, dass ein Typ auch zur Tür hingeht und so eine andere dreht sich um so, du, ich glaube, die ist kaputt und ihm eine Türklinke in die Hand drückt. Weil man sich hier die Türklinke in die Hand. Ich glaube auch, Elton John ist zu der Zeit noch nicht geboren. Ich bin nicht ganz, aber lange dauert es noch. Ich bin nicht ganz sicher, aber. Ja. Der wurde ja auch von Wölfen aufgezogen. Im Sommer 1732 residiert dann die kaiserliche Gesellschaft um Karl VI. In Prag. Der Fürst von Schwarzenberg ist freilich mit von der Partie. Und wie üblich bei solchen Aufenthalten stehen auch mehrere Jagden und Hetzjagden auf dem Programm. Wölfe! Ausländer. Nee. Ich schieße aus dem Fenster raus ab. Bei Hetzjagden, das hatten wir ja schon mal. Ne? Was machen die Adligen da? Die hocken sich irgendwie ins Gebüsch ringsum und dann warten sie darauf, dass die Treiber ein paar schöne Hirsche vorbeischeuchen. Hey, ich wollte gerade sagen, einfach total ehrenhaft und spannend. Mega. Und, mega. Ey, Hammer. Und das Blöde ist, dass der Kaiser und sein oberster Stallmeister sich relativ in gerader Linie gegenüberstehen. Oh. Und so ungefähr, mir schwan böse. So ungefähr 60 Meter Entfernung. Und als die Treiber nun 5 schöne Geweihträger vom Fluss aufschrecken und einer genau über diese Wiese zwischen den ganzen Adligen läuft und alle... Ist Geweihträger ein Mensch, der ein Geweih in der Hand hat? Nein. Oder? Nein. Ach so. Nein. Oh, das kann man hier verwechseln. Kein Wunder, dass sowas passiert. Nein. Also die legen alle an, aber darf der Kaiser als erstes schießen. Also alle halten noch ihr Feuer zurück. Und der Kaiser schießt. Volltreffer. Und ihr könnt euch sicher denken, was dann passiert. Eure Majestät, Volltreffer. Die Kugel bleibt, ein guter Schuss. Die Kugel bleibt in dem Holzzaun eines Branntweinbrenners stecken. Ja. Branntweinbrenner. Ja, also ich weiß nicht, was der mit dieser Geschichte zu tun hat, aber ich fand es so schön spezifisch. Ihr freut euch ja immer, wenn ich so völlig unsinnige Details mit einbringe. Ja. Und das fand ich ein schönes Detail. Er hat also daneben geschossen und warten Sie auf den nächsten Hirsch. Kurze Zeit später dasselbe Spiel noch einmal. Diesmal zieht der Kaiser etwas genauer und trifft am Ende aber trotzdem den Hirsch nicht. Und auch nicht den Zaun, sondern... Und sein Kumpel. Einen Wolf? Sondern seinen Stallmeister. Oh, wer hätte gedacht. Unseren Fürsten zu Schwarzenberg. Die Kugel dringt links in die Hüfte, zerfetzt Teile des Darms, geht durch die rechte Niere und bleibt dann rechts in der Hüfte im Fettgewebe stecken. Das ist blöd. Das ist ungünstig. Der Kammerdiener hält die letzten Momente im Leben des Fürsten für die Geschichtsschreibung fest. Na, tatsächlich hat er noch ein paar Stunden. Der Verletzte wird mit großen Schmerzen und einem Holzwagen ins Schloss gebracht. Er verlangt nach dem örtlichen Dekan und einer letzten Ölung und beziehungsweise eine Beichte. Ich will Branntwein. Der kaiserliche. Wie gut, dass wir einen Branntwein drin haben. Den haben wir in den Zaun geschossen, der kommt nicht. Aber jetzt mal eine saublöde Frage. So, ich meine, die jagen ja ständig. Wie blöd kann man denn sein? Das frage ich mich auch. Also, das ist ja wirklich so das Einmaleins des Jagens. Ja, wobei die Frage ist auch, wie das mit der Sicht ist in der damaligen Zeit, ich wüsste sehr gerne, ob, Moment, worauf ich raus will, ob Brillen schon ein großes Ding war oder ob halt, davon ist so ein verschwommener Flonsch, da baller ich mal rein. Damals konnte man ja noch nicht so weit gucken, finde ich auch eine schöne Aussage. Aber nein, nicht so weit gucken, sondern einfach also erstens, das Augenlicht, man hat es damals sicherlich mit den Sicherheitsvorkehrungen nicht so ernst genommen. Zweitens, die Gewehre waren sicherlich nicht so genau. Drittens, die haben sicherlich gesoffen wie die Löcher. Die Hierarchie war auch noch eine ganz andere. Man hat dem Obermufti nicht gesagt, dass er nicht mehr schießen darf. Viertens, du glaubst nicht, was da auch heute noch passiert. Und wo du denkst, heute alle mit den Warnwesten und super ausgebildet und du musst da irgendwie, keine Ahnung, Rechnungsprüfungen machen und sonst was. Und trotzdem gehen die Leute besoffen in den Wald und schießen sich gegenseitig über den Haufen. Also, Darwinismus. Ja, kann man so sagen. Naja, fies ist halt, wenn das so eine alte Oma als Pilzesammlerin durch den Wald läuft und... Ja, aber ich meine, ich habe ja echt immer Angst, dass die Folgen zu lang sind, aber nachdem unser Hauptprotagonist jetzt tot ist, danke ich für heute. Und du weißt schon noch, dass es eigentlich um die Frau geht. Die lebt noch. Ja, sie lebt und noch. Und der Fürst lebt auch noch. Ja? Also wir haben ja hier noch den kaiserlichen Chirurgen, der zufällig auch bei dieser Jagd dabei war. Und der attestiert dem Schwarzenberg eine tödliche Schusswunde. Das oh, aber überlebt es, weil sie eben in dem Tod. Nein, er sagt, die letzten Stunden protokolliert die letzten Stunden. Das deutet relativ deutlich darauf hin, dass er schon sterben wird. 2 Millionen Stunden. Ja. Also, waren halt die letzten. Der berichtet es auch dem Kaiser, der sich sofort seine Perücke vom Kopf zieht und zu Boden schleudert und ganz sagt, außer, die juckt. Ganz so außer sich ist. Ganz außer sich ist. Und er schickt sich tatsächlich an, persönlich zu dem Sterbenden hinzugehen. Der aber lehnt dankend ab und sagt, der Kaiser soll sich nicht zu mir bemühen. Er soll sich auch nicht über das Unglück grämen, denn es ist der Wille des Höchsten gewesen, dass es geschehen ist. Ah, ich habe jetzt gedacht, so ein, oh, da stirbt er, das schaue ich mir an. Nee, tatsächlich, der Kaiser ärgert sich ein bisschen. Ja, er hat vielleicht doch auch lieber den Hirsch getroffen. Und interessanterweise nimmt sie ihm der Schwarzenberg nicht krumm. Er nützt ja nichts. Ja, und also sie bringen den jetzt dann irgendwie zurück aufs Schloss wahrscheinlich. Und als der Kaiser dann dort erfährt, dass die letzte Ölung vollzogen ist, kehrt der Kaiser auch zurück nach Prag und lässt ihn da im Schloss liegen. Und dieser Fürst, der sappelt dann noch stundenlang vor sich hin. Sowas wie, ich stelle so viele Leute an und jetzt muss ich kümmerlich in einem fremden Bett liegen und habe keinen anderen bei mir als meine Jäger. So ist es mit uns Menschen. Ich bin ganz nass und habe kein einziges Hemd zum Umkleiden. Jesus, mein Retter, gib mir Kraft und erbarme dich über mich. Und jetzt stell dir vor, du bist dieser Chronist, der das stundenlang sich anhört, was wieder sowas sabbel. Von sich gibt. Ich stelle es vor, der schreibt es so auf, so sabbel, ja, der Herr Jesus und so weiter und so weiter. Punkt. Laber. So, irgendwann setzt dann die Blutungen in der Harnröhre an. Und unser Fürst zappelt weiter. Ich finde es auch, also das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, weshalb diese Folgen immer so lang werden. Du hättest auch einfach sagen können, und dann stirbt er. Aber das wäre dann schön. Ja, und du hättest. Stattdessen habe ich allein 20 Minuten über den Sterbevorgang. Dominik, ich habe heute erst von meinem guten Freund Peter die Rückmeldung bekommen, dass das voll okay ist, wenn unsere Folgen 4 Stunden lang sind. Er genießt jede Minute davon. Ich auch. Peter existiert nicht. Du hast Peter erfunden. Das Peter-Prinzip. Es gibt niemanden, der Peter heißt. Hallo Peter. Also ob. Peter ist ein Fan der ersten Stunde. Du wirst doch jetzt nicht Peter. Ach, der Peter. Ja. Ach so, na, sag er gleich. Ach, die von Peter. Das sind doch die mit den Nerzen. Eher die Urne, aber. Ach so, die Urne. Ah ja, irgendwas mit Tieren. Okay, also er verblutet jetzt über 1 Milliarde Jahre. Nein, er muss erst noch ein paar Sachen loswerden. Zum Beispiel. Wie bei, wir waren ja jetzt. Zum Beispiel. Du lässt mich aber auch nie ausreden. Nie lässt mich ausreden. Hier, nie darf ich zu Ende reden. Wie heißt der dritte Teil? Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nie darf ich ausreden. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Da sind sie doch in diese Wüste. Darf ich jetzt wieder mal ein Loch reingeschmissen werden und 1000 Jahre verdaut werden? Genau gleich hier. Jetzt kommt er wieder mit seinem Filmquatsch. Der Fürst sagt noch, jetzt ist es zu Ende mit mir, Gott wollte es. Es geschieht kein Wunder und ich bin bereit zu sterben. Und dann stirbt er aber immer noch nicht, sondern Alltag. Er bestellt sich noch mehr Leute aus seinem Gefolge zu sich, die er auf dem Boden niederknien lässt. Mhm. Und dann hält er für die noch eine Ansprache. Hiermit segne ich meine Ehefrau, sagt ihr, dass ich mich von ihr verabschiede. Sie soll meinen Sohn, ich glaube, der war damals noch minderjährig, sie soll meinen Sohn gut erziehen, sie soll sich aller meiner Leute und Untertanen annehmen und soll auch mit den künftigen Vormündern meiner Söhne gut auskommen. Ich segne meinen Sohn, sagt ihm, er soll seiner Mutter gehorchen und ihr eine Stütze sein. Auch euch segne ich und danke euch für den erwiesenen treuen Dienst. Verlasst meinen Sohn nicht. Und so weiter. Und die so denken sich wahrscheinlich so, oh, ey, meine Knie, kann der denn nicht aufhören? Ja. Bevor er dann, ungefähr 12 Stunden nach dem tödlichen Schuss, doch irgendwann das Zeitliche segnet, yes, sagt er noch, der Herr soll nach Prag zurückkehren, denn seine kaiserliche Majestät erschrak sich sicher sehr und es wird nötig sein, ihn zur Ader zu lassen. Sagen Sie dem Kaiser, dass ich vor ihm auf die Knie falle und ihn bitte, dass er sich meiner Frau, meines Kindes, meiner Leute und Untertanen annimmt und dass er sie nicht verlässt. Es ist die Entscheidung des Himmels, dass ich von seiner Hoheit erschossen wurde. Nach meiner Ankunft im Himmel werde ich Gott bitten, dass er ihm einen Nachfolger und eine lange Regierung gönnt. Der Kaiser soll mein Schicksal den Tschechen nicht übel nehmen. Also ist mal einer, der sein Schicksal echt gut wegsteckt, finde ich. Jetzt ist ja die Frage, wie nah an der Realität das ist. Ich wollte gerade sagen, wäre auch wieder die Frage, was der Chronist aufgeschrieben hat und was der gesagt hat. Scheiß auf diesen Kaiser! Genau das. Das würde mich ja wahnsinnig machen, wenn ich vor mich hinfluchen würde und ihn Arschloch hoch und runter und neben mir ist jemand, der das in feinsten Zwirn kleidet und protokolliert, dass also, wenn man ihn lobpreiste über die Maßen. Also Dominik, wenn mal was ist, ne, sag Bescheid, ich komme vorbei. Wolltest du nicht meinen Nachruf schreiben? Ja, ja. Und? Ist in Arbeit? Ja, wie schwer kann denn das sein? Bist du schon tot? Ich dachte, das ist gerade der Gag, dass das vorher veröffentlicht wird. Ach so, na, ich hoffe ja, du lebst noch ein bisschen. Also zumindest, bis ich den Nachruf fertig habe. Ja, wie lange brauchst du den jetzt noch? Jetzt schauen wir mal. Ich hatte sehr viel zu tun in den letzten Wochen. Das ist echt, get your priorities straight. Ja, ja. Denk mal gefälligst über meinen Tod nach. Vor allem habe ich auch schon einen zweiten Interessenten. Für diesen Nachruf. Meinem Tod? Das auch? Das sind mehr als zwei. Ja, das aber für spätestens nach der Folge kommen ein paar dazu. Individualisierte der neue Podcast, ihr persönlicher Nachruf. Individualisierte Nachrufe aus meiner Feder, das ist, glaube ich, das wird ein großes Ding. Was für ein Arschloch, die Dominik-Schmidt-Geschichte. Ja, wenn du so weitermachst, glaube ich, ich bin mir auch über manche Dinge, stehen auch auf der Kippe, aber ich glaube, nach heute sehe ich vieles schon viel klarer. Der Fürst von Schwarzenberg, Eleonores Gatte, stirbt im Jahr 1732 nach 31 Jahren nicht immer ganz glücklicher Ehe bei einem Unfall auf der Hirschjagd in der Nähe der Elbe. Hä, wieso, was ist da passiert? Warte mal, ich scroll nochmal hoch und erzähl's dir nochmal. Gerne. Er wird obduziert, ausgeleert, einbalsamiert und letztlich im Familiengrab in Wien bestattet. Ich finde, ausgeleert ist ein wunderschöner Begriff. Ja, vor allem, weil Herzog... Sag mal, wie fanden hier die Leute Auto bzw. Moped? Vor allem, weil meine Güte. Herz und Eingeweide an zwei unterschiedliche Orte kommen. Das hatten wir doch neulich, dass es manchmal drei und manchmal zwei Orte sind. Ja, das ist nicht komplett unüblich, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich habe euch das letzte Mal auch gefragt und ihr hattet mir noch keine ordentliche Antwort gegeben. Wo würdet ihr euch denn gerne verteilen? So ich habe dich gefragt. Ich habe dich gefragt. Du hast nichts gesagt. Beziehungsweise du hast gesagt, in die Wohnungen von euch beiden war die Antwort von Dominik. Ja, verteilt werden möchte. Ich erinnere mich. Aber ich habe, glaube ich, noch keine Antwort. Den, weißt du, wenn der Jürgen mich noch ein bisschen ärgert, dann tue ich sein Herz im Frankenstadion begraben. Ich glaube, nichts auf diesem Planeten würde dich so sehr provozieren. Wenn er tot wäre? Das ist jetzt schon nah dran, aber dann hätte ich zumindest einen Grund, irgendwie wiederzukommen und jemanden heimzusuchen. So geil, wenn ich einfach beim ersten FC Nürnberg anrufe und sage, so, was er für ein unglaublicher Fan war. Und am Rollteppich einfach so hoch und wie wichtig damit es ihm wäre, dass er für immer mit seinem geliebten Club vereint bleibt. Aber das gibt es ja tatsächlich bei den Vereinen, dass es so Ecken gibt im Stadion, wo du dich beisetzen lassen kannst. Oh Gott, das sehe ich den Jürgen echt auf seiner Wolke, wie er echt tobt da oben. Ihr müsst mich da runterlassen, dieses Arschloch. Ich habe gerade noch ein paar Ideen für den Nachruf, glaube ich. Die kommen mir gerade so. Das wird. Zum Glück habe ich noch bis heute gewartet. Kann ich die Gurke wieder haben? Meine Gurke gehört zu mir. Die Kugel und die Kleidung unseres Fürsten sind heute noch im Schloss Krumau ausgestellt und auch der Grabstein ist in Wien noch vorhanden. Ich glaube, ich esse die Gurke jetzt einfach. Der Kaiser hat ein schlechtes Gewissen und zeichnet den 10-jährigen Sohn des Fürsten nur wenige Wochen nach dem Vorfall mit dem Orden des Goldenen Vlieses aus. Das kriegt man für besonders gute Schützen, beziehungsweise für Leute, die geschützt wurden. Für Väter, die besonders langsam verreckt sind. Für Leute, die besonders gute Ziele abgeben. Wie viel weiter sein schlechtes Gewissen reicht? Ich wollte gerade sagen, stell dir einfach nur vor, das wäre so ein Orden, der so eine Zielscheibe. Der so Zielscheibengröße hat und so Kringel hat. So, hier, ziehen an und lauf einmal über die Wiese. Wir machen Hirschjagd. Wie viel weiter sein schlechtes Gewissen reicht? Darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Die wahrscheinlichste ist, dass der Kaiser den Sohn tatsächlich später in seine Obhut nimmt und der Witwe einen jährlichen Unterhalt von 5000 Gulden bezahlt. Was eine ordentliche Stange Geld. Ja, das ist so ein Viertel von dem, was man bei einer Hochzeit versprochen bekommt. Umarau, das war schon viel. Mhm. Dazu passt auch das Gerücht, das sich bis heute hartnäckig hält. Die Fürstin soll etwas mit dem Kaiser am Laufen gehabt haben. Dass der Schuss aus dem Gewehr des Regenten stammte, da gibt es keine Zweifel. Da gab es auch tatsächlich eine Untersuchung durch eine Sonderkommission, damals schon, die das irgendwie aufgezeichnet und abgemessen und nachgestellt haben und so. Jetzt stell dir nur gerade diesen Satz vor, als die haben da noch ein Kind gekriegt. Und das kam vom Kaiser. Und da genau dein Satz nochmal. Ich denke mir vor allen Dingen, was ist denn, also was kann denn diese Untersuchung bringen, weil sie werden ja wohl kaum den Kaiser ankacken. Ja, es war ja ein Unfall. Also ich will jetzt gerade nur Zweifel dran schüren, dass es ein Unfall war. Aber es war ein Unfall. Ihr versteht? Es war ein Unfall. Was ich dir auch extrem zutraue, ist, dass du irgendwann mal das Leben von einer Nebenfigur einfach aufs Minutiöseste ausschmückst. Ja, kann passieren. Um danach 3 Stunden zu sagen, das hat aber nichts mit der eigenen Geschichte zu tun. Das kann durchaus passieren. Dass die Kugel aus dem Gewehr vom Kaiser kam, kommt. Also das ist ziemlich klar. Ob es jetzt wirklich Unfall war oder ob vielleicht doch so ein, vielleicht auch nur unbewusst ein kleiner Funken Absicht irgendwie dahinter steckt, das können wir nicht mehr abschließend klären. Warum soll denn das gewesen sein? War er wegen frech? Das habe ich ja, doch jetzt gerade angedeutet, Mensch. Ach so, ja, Entschuldigung, habe ich nicht zugehört. Ja, das ist eben das Problem, ja. Du maulst immer, dass es so lange dauert, quatschst dauernd dazwischen und dann hörst du noch nicht mal zu. Das ist wie im Kindergarten hier. Die Neuwitwe muss sich nun um alles selbst kümmern. Eine Quelle nennt das die große Wirtschaft leiten. Und dazu gehört Bergbau, Glashütten, Holzindustrie, Teichwirtschaft, Brauereien und auch ganz viele andere Dinge, mit denen sie sich jetzt auseinandersetzen muss. Und ich muss sagen, die bekommt es lässig hin. Ja, und sie ist weit und breit höchstwahrscheinlich die einzige Frau, die das in einem auch nur annähernd so großen Maßstab macht. Ja, die ganzen Deiche von Österreich, das ist schon fantastisch. Stell dir vor, du kriegst noch ein Deichkind. Auf ihre alten Tage wird Eleonore ziemlich krank. Also tatsächlich fängt es schon früher an, ich weiß nicht genau wann, aber sie wird eine ganze Weile lang ziemlich krank. Und ob ihr starkes Rauchen hier eher Ursache oder eher Medizin ist, kann ich auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Heute Fakt ist, die Kosten für Tabak übersteigen die Kosten für andere Medizin bei weitem. Das kommt doch nicht von dem Rauchen. Fakt ist auch, dass sie alle möglichen Quacksalber um sich schart und jede Menge wilden Kram ausprobiert. Und viele von den Quacksalbern kommen auch einfach ungefragt. Obwohl es mir nicht. Ja, und viele kommen einfach ungefragt in das Schloss, weil die halt gehört haben, oh, da ist jemand krank. Und, die hört drauf. Und empfehlen der irgendwas. Und sie wollen sie quasi das Schicksal der Fürstin erleichtern oder zumindest sie um ihr Geld brennen. Hier, nehmt diesen 1000 Gulden Pressack und legt ihn euch auf die Stirn, der wird euer Fieber senken. Ja, um irgendwas wollen sie erleichtern. Das ist ja so die modernen Orgoniten quasi, die nicht moderne Variante von Orgoniten übers Internet verkaufen quasi. Alchemisten und Okkultisten. Erich von Däniken ist demnächst in Nürnberg, wollen wir da hin? Oh ja, aber ist doch alles irgendwie abgesagt jetzt, oder? Aber das fände ich mal witzig. Butler ist demnächst in Nürnberg. Den Buddler habe ich zumindest schon mal live gesehen, aber den, was schaue ich mir auch an? Was macht der Buddel? Oder was macht der in Nürnberg? Der hält einen Vortrag. Ach so. Über? Ich glaube, am 9.6. Über? Ich glaube, das war, die Archäologie braucht keine UFOs, sozusagen, warum das schon an sich spannend ist. Ah, interessantes Thema. Ja. Und dann direkt danach, ich von Däniken, das finde ich super. Und dann so eine Bühnen, eine Debate. Bisschen eine Poetry Battle oder so. Ja, so ein Standoff. Nonsense Battle. Rap Battles of History. Ich habe letztens so eine bescheuerte Serie gesehen, oder war es ein Film? Es war ein Film auf Netflix und ich habe es auch schon wieder total verdrängt, weil es war eine ganz schreckliche deutsche Produktion, aber es gab eine witzige Stelle und das war der Abspann. Der eine Protagonist hatte einen doch schon etwas älteren Großvater, der aus dem Gefängnis rauskam und der im Gefängnis zum Hip-Hopper geworden ist und der dann in so einem Underground-Club zu einem Rap-Battle antritt und den anderen halt einfach zerstört. So. Das ist wirklich ziemlich random. Und dann die große Hip-Hop-Karriere startet. Okay. Ach, das war dann der Inhalt vom Film. Das war tatsächlich witzig. Mein Rap-Oper. Du hast es doch, wenn ich Empfehlungen von Leuten ernst nehme, die du schon vor Jahren gesagt hast. Ja. Der Pass ist an mich herangetragen worden. Der Pass habe ich noch nicht mal gesehen. Hä, du hast doch diese Österreicher. Ja, ich habe gesagt, dass ich das gerne sehen würde, weil das die Schaulustigen empfohlen haben. Ah. Und deswegen würde ich das gerne sehen, aber es läuft auf irgendeinem Sky-Schmarri. Ich dachte, du hättest das geguckt. Nee. Das verwechselst du mit was anderem, was ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Okay, alles klar. Aber das würde ich gerne sehen, tatsächlich. Alchemisten und Okkultisten gehen auf Schloss Krumau dieser Tage ein und aus. Spiritistische Sitzungen sind an der Tagesordnung und Eleonore ist nicht nur von ihren Wölfen, sondern auch von einer Aura des Okkulten umgeben. Seltsame Bestellungen gehen vom Schloss aus in die Welt hinaus. Bei Amazon? Medizin, wie sie sagt. Darunter Walrat. Walrat? Wisst ihr, was Walrat ist? Das ist eine fett- und wachshaltige Substanz aus der Melone im Kopf von Pottwalen. Wow. Melone? Naja, halt so, der ist das Synonym für Gehirn? Also halt irgendwie so im Kopf. Der Teil da oben heißt halt Melone. Okay. Das ist nicht synonym mit Gehirn, aber ich glaube, dieser obere Kopfbereich heißt da irgendwie. Okay. Dann auch Krebsaugen. Wisst ihr, was mit Krebsaugen gemeint ist? Mm-mm. Im Grunde einfach Magensteine. Okay. Und gemahlenes Einhorn. Mhm. Wobei letzteres vermutlich von einem Narwal gewonnen wird. Ah. Also so ganz wilde Dinge. Und eine besonders große Bestellung verlässt das Schloss 1739 für die Walpurgisnacht am 30.04. Ein ganzer Wal. aufgeschnitten. Nee, aber 60 Präparate stehen auf dieser einen Liste. Also da geht eine ordentliche Party ab, würde ich sagen. Das ist immer so, wenn man Amazon Prime, ne, wenn man das erstmal hat, dann bestellt man lauter Scheiß. Also für das, dass wir Amazon Evil finden oder zwei Drittel von uns, machen wir ganz schön viel Werbung für die. Wenn das für die Evil finden. So, ich sag nur, dass Amazon Wunschlisten kaputt sind und nicht mehr zeitgemäß. Die an der Stelle nochmal, wie heißt das andere? Wischlefant. Ebenfalls sehr auffällig, die häufigen Visiten des kaiserlichen Leibmedikus Franz von Gersthoff. Den kennt man landauf, landab als einen Pionier in der Erforschung der extrem ansteckenden Vampirkrankheit. Oh. Und warum zum Teufel brennt eigentlich immer wieder nachts das Licht im Schlafzimmer von Eleonore? Weil wir hier gerade so ein bisschen den Plot von Gabriel Knight 2 haben. Den habe ich jetzt nicht präsent. Da bin ich raus. Castlevania auf Netflix kann ich extrem empfehlen. Das ist tatsächlich unfassbar gut. Das glaube ich nicht. Ich habe noch nicht viel Anime gesehen, aber das fand ich sehr beeindruckend. Unvorstellbar brutal und echt extrem gut. Also es ist halt wirklich so, ne? Cartoon für Erwachsene. Also ist richtig, richtig hart. Also ich taste mich jetzt langsam ja tatsächlich mal wieder ans South Park ran, das ich lange, lange vor mir weggeschoben habe. Ich bin da irgendwann in der ersten Staffel ausgestiegen. Schöne an der Stelle. Ja. Das Schöne ist, dass auf Netflix gibt's jetzt eine, da gibt's irgendwie nur zwei Staffeln oder drei. Es gibt aber eine Staffel mit den Best-of-Folgen aus allen Staffeln. Von South Park? Ja. Das ist quasi als Staffel auf Netflix einsortiert. Und okay. Das finde ich tatsächlich. Nur so als Hinweis, du kannst es auch einfach so gucken, ne? Die ja, machen direkt. Ja. Aber das ist doch so ein Convenience-Ding. Das konntest du vor 10 Jahren schon bei dir auf der Webseite gucken. Genau. Aber wenn du halt einen Fire TV irgendwie an deinem Fernseher hast, dann gehst du halt auf Netflix und hast da alles drin. Danke, Dominik, für diesen wertvollen Beitrag. Ob jetzt Eleonore wirklich an der heute als Porphyrie bekannten Vampirkrankheit leidet oder ob sie nur ähnliche Symptome hat, weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, dass das eine Krankheit ist, die eigentlich ein Gendefekt ist, also eine sehr seltene Stoffwechselkrankheit und von daher vermutlich eben nicht ansteckend. Bei der Krankheit ist die Produktion des roten Blutfarbstoffs gestört und die ist wahnsinnig schwer zu diagnostizieren. Die wird stoßweise schlimmer und zu den Symptomen gehören unter anderem geistige Umnachtung, starke Lichtempfindlichkeit, Blässe, rötlich verfärbter Urin, rötlich-bräunlich verfärbte Zähne. Also da, ihr kennt schon jetzt so die Parallelen zu dem Vampir, wie man ihn so aus den Medien kennt. Manchmal auch soll es geben verkrüppelte Finger, schwindendes Zahnfleisch und dünner werdende Lippen. Also so, dass dann quasi sich da im Mundbereich alles ein wenig zurückzieht und die Zähne dann halt so frei zu sehen sind. Und dann sind wir so richtig beim klassischen Nosferatu-Bild. Genau. Das bestimmt daherkommt. Damit einhergehen auch Entstellungen von Haut und Gewebe. Witzigerweise eine Abneigung gegenüber Knoblauch, weil das Dialkylsulfid die Symptome, die du da eh schon hast, verschlimmert. Also tatsächlich ist in Knoblauch was drin. Das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Also wenn du dieser wirklich sehr seltenen Krankheit leidest, dann verträgst du Knoblauch nicht so gut. Okay. Heute spritzt man den Betroffenen Blut. Früher konnte es tatsächlich sein, dass die das einfach getrunken haben. Also es gab auch einige berühmte Herrscher, die da gelitten haben. Ich glaube, in England gab es ein paar Könige, irgendeinen Edward. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die irgendwie auf irgendeinem Weg sich frisches Blut besorgt haben, regelmäßig. An der Fürstin werden jetzt oder später dann außerdem folgende Symptome festgestellt. Appetitverlust, Gewichtsabnahme, Blutarmut, Schlaflosigkeit, tagsüber dann logischerweise große Müdigkeit und depressive Hypochondrie. Also das volle Paket. Ihr ging es nicht so gut. Die Fürstin stirbt 1741 am 5. Mai, trotz Krankheit eher überraschend, in der Familienresidenz in Wien. Der Dominik freut sich. Aber eigentlich beginnt die Geschichte jetzt erst. Hä, aber wer ist denn jetzt noch über? Geht's um die Wölfe? Hey, du hast aber echt mega Bock, Podcast. Es ist immer wieder eine Freude. Also jetzt bin ich echt gespannt. Wir hatten ja schon mal eine Geschichte, wo eigentlich erst mit dem Tod die Geschichte richtig begann. Aber wer ist denn jetzt über? Jetzt hier haben wir keinen überambitionierten Lover. Aber wir haben Wölfe! Wir haben den kaiserlichen Leibarzt. Der verlangt eine Obduktion. Warum? Vermutlich wegen der sich sehr hartnäckig haltenden Gerüchte. Vampirismus. Gerüchte. Aber mal kurz, um darauf zurückzukommen, ist das Bild des Vampirs, na, also so des Volks- und Aberglaubens, ist das zu dem Zeitpunkt schon eine Sache? Merkt ihr diesen Gedanken? Für die Obduktion kommen bereits Stunden nach ihrem Tod die besten Ärzte des ganzen Reichs zusammen. Die besten, der besten, der besten, der besten. Die besten. Die Kosten dafür belaufen sich auf 3.000 Gulden, was heute ungefähr 100.000 Euro entspricht. Also das ist ja fast so viel, wie man da so in einem Jahr dafür ausgibt, was dann wieder so ungefähr ein Viertel von dem ist, was man bei so einer adligen Hochzeit gekriegt hat. Ich würde ja sagen, es ist mehr als ein Sechstel von so einer adligen Hochzeit. Ja, da hast du recht, ja. Schon, ich sag dir, das ist fast so viel wie das. Ja, ja. Dann, also es ist abartig viel und erst recht, wo das Obduzieren von Adligen schon an sich ziemlich ungewöhnlich ist. Also das war jetzt nichts, was man immer gemacht hat. Und der Obduktionsbericht ergibt Metastasen und Zysten im Beckenbereich. Also sie hatte Eierstock- und Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Dass sie entdecken einen kindskopfgroßen Tumor, was auch jetzt nicht gerade klein ist. Und tatsächlich erklärt diese Krankheit sehr, sehr viel von ihren Symptomen. Also damit kann man eigentlich Ja, aber die Krankheit plus, also anders, löst diese Krankheit dann Krebswucherungen aus? Oder begünstigt sie, oder? Nein, also kam vielleicht nicht klar genug raus. Ich habe nicht gesagt, dass sie an dieser Vampirkrankheit leidet. Ich habe ihr diese Vampirkrankheit beschrieben. Es könnte sein, dass sie da auch irgendwie dran gelitten hat. Fakt ist, sie hatte Krebs. So, das ist eine gesicherte Annahme, der Dominik schaut. Aber weshalb hast du denn das erzählt? Ich habe schon verstanden, dass sie das hätte. Ich wollte euch nur von dieser schönen Krankheit erzählen. Aber das hat man nicht kapieren können. Aber gut, okay. Also sie ist nicht betroffen von dieser Krankheit. Du hast doch gerade gesagt, einige Symptome. Du solltest mir ein bisschen besser zuhören. Also der Philipp hat es aber jetzt auch nicht kapiert. Also jetzt ist wirklich. Also, ich habe euch. Du hast ja gesagt, einige der Symptome lassen sich da erklären. Da gehe ich schon davon aus, dass ich habe eingeleitet mit, ob sie wirklich unter der heute als Porphyrie bekannten Krankheit, Vampirkrankheit leidet. Ja. Das kann ich nicht beantworten. Aber das klang jetzt halt so, als würde sie hat für andere Außenstehende so aussehen. Genau. Sie hat viele ähnliche Symptome. Ah, so, okay. Das war meine Ansage. Das kann man schon verstehen. Das traue ich. Sie wirklich Vampir. Das traue ich den Hörern, traue ich das zu. Und den Hörerinnen erst recht. Ah. Sie war wirklich ein Vampir. Ja, das gibt Gerüchte. So, was macht man jetzt mit so einer aufgeschnittenen Eleonore? Zunähen und Wackersteine in den Bauch. Das ist gar nicht so weit weg, ne? Aber es könnte auch sein jetzt, dass diese Obduktion nur in Anführungsstrichen eine Obduktion war und dass es eigentlich ein Deckmantel für Vampirbekämpfung war. Denn auch ihr werden posthum einige Innereien entfernt und auch unter anderem nach Tschechien irgendwie geschickt. Ihr Herz landet in einer Kapelle bei Schloss Krumau, wo auch das Herz ihres Gatten liegt. I left my heart in Krumau. Ihres wird jedoch ins Mauerwerk eingemauert. Pff, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ach, daher kommt dann diese Geschichte mit Castlevania, dass man die Wand kaputt hat. Da ist so gebratenes Fleisch drin. Ja, vielleicht. Das ist eklig. Aber das ist doch ein Castlevania. Hat es das nicht sogar in den Anime gemacht? Dass irgendwann meine Wand kaputt hat und da ist einfach ein gebratener Tudor drin. Kannst bei Dead Cells, dem fantastischen Spiel, das ich jedem empfehle, kannst du dir raussuchen, wie die Power-Ups quasi aussehen sollen. Ob das Früchte sind, ob das vegetarisches Essen ist, ob das so Standardfleisch ist. Und dann kannst du auch Castlevania-Style raussuchen. Das ist Wandfleisch. Ja. Also dieses Spiel übertrifft mich sehr, muss ich sagen. Aber es ist doch saugeil, ich kann oder? Die Idee wertschätzen, aber das Das steuert sich jetzt saugut einfach. Eben gerade nicht. Echt? Ich finde, das ist so ein bisschen träge. Jump'n'Run? So ein bisschen. Das ist tatsächlich eigentlich so ein Roguelike-Brawler. Ja, eigentlich ein Jump'n'Run. Ja. Mit so Schwertschild. 2D oder Pseudo-3D quasi. So Sidescroller, das ist schon, ich kann verstehen, dass man das gut findet, aber mich überfordert das einfach. Ich weiß nicht, ich werde alt. Ich spiele lieber Slay the Spire, das könnte ich, wochenlang könnte ich das spielen. Kennst du das? Das ist ein Kartenspiel. Das ist wirklich unglaublich gut. Also, sie wird jetzt eingemauert. Also, ihr Herz in die Kapelle und ihr Körper wird komischerweise auch eingemauert. Also sie kriegt eine extra Grabkammer, die abgeschlossen ist. Ja, und sie wird auch nachts beigesetzt, was auch wahnsinnig ungewöhnlich ist. Und auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also unter Ausschluss der Verwandtschaft, aber mit so ein paar geladenen Nachbarn und Bekannten. Den Helsings. Es ist sehr, sehr dubios, die Umstände, wie sie beigesetzt wird. Die Frankensteins. Und sie hat auch gerade kurz vor ihrem Tod noch ihr Testament aktualisiert und da steht jetzt drin, dass sie auf eigenen Wunsch einmal auf dem Grabstein die Worte haben möchte, hier liegt die arme Sünderin Eleonora, bittet für sie. Dürft ihr jetzt selbst interpretieren, was sie damit meint. Sich aber auch wünscht, dass... Ja, Sekunde, aber sie ist ja katholisch, oder? Sie ist katholisch getauft, ja. Ja, das so ein Bitte für uns oder Bitte für sie. Ja, jetzt auch nicht so eigentlich einen ein eher üblicher Man tut ja recht Beruf bei den Katholizismus. Bei den Fürbitten, ja. Das ist üblich, dass du auch sowas sagst, so alle Verstorbenen betet für sie. Aber ist es dann was du dir explizit für deinen Grabstein aussuchst? Ja, also auf, das finde ich jetzt so krass nett. Okay, dann halt nett. Also sie wünscht sich auf jeden Fall auch, dass sie ohne Wappen beigesetzt wird. Und das Wappen der Familie, das muss ich euch später mal zeigen, das ist irgendwie ein so mit so vier Feldern und in zwei der Feldern ist ein... Das sind Zielscheibe? Nein, da ist ein Glatzkopf. Knoblauch? Da ist ein Glatzkopf mit einem Schnurrbart, so ein abgetrennter Kopf von einem Glatzkopf mit einem Schnurrbart und dem wird gerade von einem Vogel das Auge ausgepickt. Okay. Das ist das Familienwappen. Das ist alles klar. Warum auch nicht? Das ist fantastisch. Vielleicht wollte sie das einfach nicht auf dem Grabstein haben. Aber überleg mal, so moderne Wappen wären doch eigentlich was Nettes, so mit so einem Toaster drauf, wo gerade so verbrannte Toastscheiben rauskommen, dann so ein toter Kanarienvogel im anderen Eck. Das wäre doch echt nett, so mal moderne Sachen. Ich schreibe dir einen Nachruf und du machst mir ein Wappen. Ja. Okay. Ausgemacht. Interessanterweise kommt die Obduktion zu keinem Schluss, was auch sehr merkwürdig ist, wenn man wirklich für 3000 Gulden die besten Ärzte des Landes irgendwie einfliegt und dann kommt nichts raus. Die besten der besten der besten der besten. Naja, also, wobei aus ihr ist was rausgekommen, das haben sie dann überall vergraben. Ja, aber es gibt keine offizielle Todesursache quasi am Ende. Also die wissen wir jetzt heute, aber damals war einfach quasi Todesursache unklar. Obwohl das Todesursache tot. Todesursache nicht mehr leben. Sie, und das, ja, also das eine ist, dass die Ärzte hier quasi aus dem ganzen Land ihren Leichnam begutachtet haben, aber sie wurde auch die letzten Jahre ihres Lebens eigentlich komplett von Ärzten betreut und begleitet. Also das ist jetzt auch, da war immer jemand um sie rum, das war jetzt nicht so mysteriös eigentlich, finde ich. Das horrende Honorar an die Ärzte könnte auch einfach Schweigegeld sein oder aber eine Kompensation für ein überdurchschnittliches Infektionsrisiko. Also wenn man jetzt denkt, okay, sie hat vielleicht wirklich diese hoch ansteckende oder vermeintlich hoch ansteckende Krankheit, könnte das einfach so eine Art Entschädigung sein für besonders großes Risiko. Okay. Einige behaupten hartnäckig, dass die Obduktion nur ein Weg war, die Pfählung zu verschleiern. Es gibt mindestens noch eine weitere Merkwürdigkeit. Und zwar hat sie in ihrem Schloss ein Gemälde von sich hängen, zusammen mit ihrem Sohn. Und da sind so keine Augen drin. Und wenn dann von jemand hinten eine Klappe aufmacht, dann kann er durchgucken. Nee, da sind zeitweise überhaupt keine Augen drin. Und das ist das Merkwürdige. Denn also eigentlich wird sie da auf einem Gemälde als bewaffnete Jägerin gezeigt. Und wie man später herausgefunden hat, wurde irgendwann zwischen 1740 und 2020 wurde ihr auf diesem Bild der Kopf entfernt und später wieder draufgesetzt. Also es gab eine Zeit, in der dieses Gemälde sie einfach keinen Kopf hatte. Okay, das ist exzentrisch. Aber also der ist rausgeschnitten worden und ist übermalt worden? Nee, der ist irgendwie, das weiß ich gar nicht, wie das genau, das ist eine sehr valide Frage. Er wurde entfernt. Mit einer Schere. Aber wenn man dann ist ja ein Loch drin, ne? Und vielleicht wurde er auch übermalt. Wie hat man das dann rausgefunden? Wenn man es röntgt, kann man das rausfinden, ne? Wenn so mit Farbschichten einiges machen, ja. Also das ist eine gute Frage, das werde ich nochmal nachlesen. Aber er war zeitweise, war der Kopf weg, das steht fest und dann war er wieder da. Das ist doch merkwürdig. Heute liegt Eleonore noch immer in dem eigens gebauten Teil der Kapelle, also der extra hier für sie gemauert wurde. Und sie hat einen unverzierten Grabstein und das einfach noch oben Teppich drüber. Weit über 200 Jahre nach dem Tod von Eleonore von Schwarzenberg wird ein Dokumentarfilm zumindest teilweise über sie gedreht. Der Titel: Die Vampirprinzessin. Ich nehme euch mal die Schlussfolgerung vorweg. Der Film stellt unter anderem die These auf, dass Bram Stoker sich vom Schicksal der Eleonore von Schwarzenberg hat inspirieren lassen. Ah. Auch wenn das von Kritikern immer wieder angezweifelt wird. Aber also im Kern behandelt dieser Film einen dreifachen Leichenfund im Gebiet in der Nähe von ihrem Schloss, also bei Krumau. Und das passt von der Zeit her ziemlich genau in die Zeit, wo sie auch als Fürstin da war. Also es gab da wohl, der Leichenfund war auch wieder merkwürdig. So, sie waren nicht, wie sonst bei den Christen üblich, Ost-West ausgerichtet, sondern Nord-Süd. Dem einen fehlten Teile der Halswirbelsäule, was auf Köpfen zurückzuführen sein kann oder aber auch auf Hängen und dann irgendwie abstürzen und dabei irgendwie, keine Ahnung, Wirbel brechen oder irgendwas. Aber auch nicht so standardmäßig. Auch nicht so standard. Die zweite Leiche hatte eine runde Einkerbung am Brustbein. Mhm. Und das ist eine Verletzung, die auch ziemlich stark auf Pfählen hindeutet. Also das ist ein Fund, der schon relativ unkonventionell, relativ deutlich den Schluss zulässt, dass in der Zeit, in der die begraben wurde, die Leute Angst vor Vampiren hatten. Genau so. Der Herr Stoker hat es ja ins Rumänien dann verlegt und ich frage mich gerade, ist das das Gebiet, was jetzt dann Rumänien irgendwann ist? Nein, aber da kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf, okay, auf die Geografie. Aber nur ein bisschen, okay? Ein bisschen. Ja, so genau kenne ich mich da ja nicht aus mit Geografie und Geschichte. Mit Rumänien. Das sind böhmische Dörfer für mich. In der Zeit gab es tatsächlich in einigen Teilen Europas eine große Vampirhysterie, also so zwischen 1700 und 1750. Die war oftmals lokal sehr stark begrenzt, aber an vielen unterschiedlichen Orten relativ ähnlich. Und dieser eine Leichenfund, der ist aus mehreren Gründen spektakulär, allen voran aber aufgrund der Tatsache, dass damit eigentlich so das erste Mal ein medizinischer Beweis für diesen Vampirglauben im 18. Jahrhundert gefunden wurde. Okay. Ah. Also sonst haben sie die ja oft auch verbrannt einfach dann, die Leichen. Und dann konnte es logischerweise später nicht mehr viel finden, aber das war jetzt eine gepfählte Leiche. Sowas findet man nicht alle Tage und die sich auch relativ früh in der Zeit verorten lässt. Alle bisherigen Erkenntnisse und Theorien stützen sich immer nur auf Erzählungen und Aufzeichnungen. Also alles, was man vor diesen Leichen hatte, war irgendwie, keine Ahnung, Erwähnungen in der Literatur von irgendwelchen Aufzeichnungen, wo du auch immer nicht weißt, wie zuverlässig sind die denn jetzt. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um einfach mal zu checken, wie das damals so war mit den Vampiren. Der erste heute noch bekannte Vampirfall ist der von Bauer Jure Grando, der nach Überlieferungen um 1652 in seinem Heimatdorf in Istrien in Kroatien gestorben und 20 Jahre später wieder aufgestanden sein soll. Ja, ich bin ja ausgeschlafen. Der findet seinen Weg in die europäische Literatur, in der es in jener Zeit auch schon die Legende der Blutgräfin Elzebeth Bathory gibt, die ziemlich für Angst und Schrecken sorgt. Also das war so eine Gräfin, glaube ich. Das hat man schon des Öfteren gehört. So, die hat es nicht schön getrieben, oder? Echt? Ja, ja. Du kennst den Namen? Ja, die hat auch die Leute übelst gefoltert und genau. Dergleichen. Die war stinkend reich, sehr exzentrisch und hat zwischen 30 und 80 junge Frauen auf dem Gewissen. Boah! Die, das habe ich tatsächlich schon gehört. Wie? Ihr wird vorgeworfen, dass sie im Blut der Opfer gebadet haben soll, um sich selbst jung zu halten. Dabei weiß man doch Wolfsblut. Wolfsmilch. Ich meine Milch. Na, das ist ja für die Fruchtbarkeit. Ja, das geht für alles. Und das ist ja das ewige Leben. Das ist schon, da muss man schon. Ja, muss man schon. Macht man halb, denn es war fruchtbar und jung. Und das ist ein Thema, das natürlich auch immer wieder aufgegriffen wird. Auch bei American Horror Story gibt's eine Staffel, wo das irgendwie thematisiert wird. Und also das ist, glaube ich, ein ziemlich aus der Luft gegriffenes Gerücht. Aber dass sie die Frauen ermordet hat und gefoltert und auf bestialische Weise umgebracht und so, das ist, da kann man, glaube ich, das ist, glaube ich, wahr. Die Tatsache mit dem Blut, das ist auch was, das wird in den damaligen Prozessakten überhaupt nicht erwähnt. Also das ist 300 Jahre später zum ersten Mal irgendwo aufgetaucht. Dass sie nicht gesagt hat, hier kommt Blutspende, mach mal ein bisschen Aderlass, das ist gesund für dich, dass er alles einsammelt und dann hier bade ich da, dann kommen die ab und zu vorbei, ne, zahlt ihnen irgendwie noch einen Gulden oder keine Ahnung, oder andersrum, lasst die sogar noch blechen dafür, dass sie schön jetzt so einen wunderbar geleiteten Aderlass bekommen, aber nix. Stimmt eigentlich, da können wir sich ganz gut zusammentun, ne? Mhm. So, tja. Wobei, das Problem ist dann wieder, wenn es so unterschiedliche Blutsorten mischt und so, dann klumpt es ja. Ja, aber das weiß man ja damals nicht. So. Ja. Macht man einfach. 1679 hat Philipp Rohr in seiner Dissertation schon das Schmatzen der Toten näher untersucht. Jetzt ist es so, dass Leichen beim Verwesen ja Gase bilden, die oft dann so durch die Lungen und den Mund entweichen, dass Schmatzgeräusche entstehen. Mhm. Und zwar Schmatzgeräusche, die du auch quasi von außerhalb eines Sarges noch vernehmen kannst. Im Volksglauben entstehen die Geräusche, wenn ein sogenannter Nachzehrer im Grab anfängt, sein Leichtuch aufzuessen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und diese Nachzehrer, das ist womöglich so eine Art Urform der Vampire. Also die gab es schon, bevor es eigentlich wirklich Vampire en vogue waren, gab es schon den Glauben an die Nachzehrer. Und von denen noch vor Bella. Von denen hat man angenommen, dass die ihre Angehörigen terrorisieren, aber vom Grab aus. Ich will mit Taschengeld. Ärmer. Das Leberwurstbrot schmeckt nicht. Oh, warum lässt du mich nicht in Ruhe? 1704 ging es in einer Abhandlung von Karl Ferdinand von Scherz erstmal explizit um lebende Tote. Ein Phänomen, das... Von Scherz? Von Scherz. Ja, das ist ja schön. Dass er mag... Ich muss, bei Namen bin ich immer vorsichtig, weil meine Autokorrektur macht immer ganz komische Sachen. Aber Scherz? Da ist jetzt ein hartes T mit drin von Scherz. Also ich nehme an, dass das so richtig ist. Okay. Der hat das Phänomen Magia Posthuma genannt, also Totenzauber quasi. Zum Thema Totenzauber kann ich auch eine Zeitsprungfolge empfehlen, ich glaube Nummer 35, also sehr, sehr früh. Da wird es auch nochmal, also das geht quasi parallel zu unserer Geschichte mit, so manchmal überschneidet sich es ein bisschen, aber die zählen auch ein bisschen andere Dinge. Das heißt, die dürfen wir auch mal hören? Die dürft ihr. Ja. Jetzt ist ja sowieso rum. Ja, aber das ist immer das Problem, dass ich oder dass wir ja Zeitsprung und Co. Verbot haben. Weil Zeitsprung habe ich euch noch nicht explizit verboten, oder? Mir schon. Ich habe, den habe ich euch verboten. Ja, Dollop. Dollop. Aber du hast mir auch noch Zeitsprung verboten. Echt? Ja. Okay. Dann muss ich dem Dominik jetzt Zeitsprung verbieten. Aber die Folge 35 dürft ihr. Ich höre und sehe nichts, was du mir empfiehlst. Stimmt. Also Dominik, dir empfehle ich Zeitsprung, ja. Dir verbiete ich Zeitsprung. Ja. Eigentlich, wenn du ganz sicher gehen willst, dann solltest du es empfehlen. Ja, so. Boah, das ist, ey, du weißt gar nicht, wie sehr du mich damit triffst. Das stimmt gar nicht. Das eine macht nur Spaß. Das eine sind die, das stimmt wohl, das ist ja das. Stimmt überhaupt nicht. Und das ist nämlich genau das, weshalb du solche Kritik einlässt, ja. Man kann nicht alles mit Humor entschuldigen, ja. Du kannst nicht jede Grenze sprengen und dann hinterher sagen, das war doch nur ein Witz, so funktioniert es halt leider auch nicht. So. Das eine. Jetzt habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Jetzt stimmt eigentlich Jürgen vor, dass er mega niedergeschlagen wird vom Dominik, am Boden liegt und blutet. Ja. Dominik beugt sich so drüber. War bloß der Witz. Also das hat mich jetzt wirklich tief getroffen. Denk mal drüber nach. Du sagst mir jetzt drei Sachen, die ich tun soll und ich tue die. Denk mal drüber nach. Sag mal drei Sachen. Eine habe ich schon gesagt. Sag welche. Ja, du entwirfst mir ein Familienwappen. Okay, also ein Familienwappen. Die was noch? Die anderen zwei überlege ich mir noch. Okay, du lässt mir zukommen, ja? Das eine sind die gesicherten Erstnennungen des Vampir-Themas in Literatur und Aufzeichnungen, wobei der Volksglaube an Untote, die den Lebenden ans Leder wollen, das war schon zeitlich und geografisch sehr viel verbreiteter. Also man hat in der ganzen Geschichte ja irgendwie an Monster geglaubt und an Tote, die wieder aufstehen und sowas. Aber jetzt so explizit Vampire, das waren jetzt die Fälle tatsächlich die ersten, die ich euch gerade genannt habe. Und ja, im Grunde immer, wenn irgendwo Ernten schlecht oder das Wetter mies waren oder Menschen an Seuchen erkrankt sind oder Vieh irgendwie irgendjemand muss schuld sein. Man braucht ja halt einen Schuldigen. Und eine Zeit lang waren Hexen en vogue. Und also ja, man braucht ja irgendeinen Sündenbock. Ja, das ist ja auch echt, echt bitter, wenn du dir in die Vergangenheit auch des Christentums guckst, wie früh es dann schon auch zum Beispiel gegen Juden ging, mit als Sündenböcke vor alles. Weil du denkst, mein lieber Herr Gesangsverein, wie kommt man da drauf? Du brauchst halt einfach jemanden, der schuld ist. Ich weiß nicht warum, aber dann sind Dinge wahrscheinlich irgendwie leichter zu ertragen. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist halt, glaube ich, wahnsinnig einfach, ne? Und anstatt, dass du sagst, oh, das wissen wir nicht oder so. Das ist ja immer das, ich glaube, desto komplizierter die Welt ist, desto schöner ist es oder desto weniger man über Dinge weiß, warum sie so sind oder warum gerade irgendwas blöd läuft, desto verführerischer ist es halt, eine schöne, einfache Antwort zu nehmen, dass du irgendwo einen Sündenbock hast. Ja, das ist schon klar. Aber also da finde ich jetzt gerade auch das Vampir-Thema insofern sympathisch, als dass die wenigstens nur auf tote Leute losgegangen sind, so in der Regel. Also es wurden, es wurden, glaube ich, in der Geschichte kaum Leute am lebenden Körper gepfählt, sondern immer nur darum, dass die nicht wieder aufstehen. So. Verstehe. Und bei Hexen und bei Juden und bei allen möglichen anderen war das deutlich anders. Ja, absolut. Da hast du recht. Die Ethnologen sind sich soweit einig, als dass das Wort und womöglich auch der Glaube rund um Vampire ursprünglich aus dem südosteuropäischen Raum stammen. In dem, was wir heute als Vampir kennen, sind aller Wahrscheinlichkeit nach ganz, ganz viele unterschiedliche Konzepte aus diversen Aberglauben auf der ganzen Welt irgendwie eingeflossen. Mhm. So. Okay. Im 18. Jahrhundert sind viele Menschen im Zuge der Türkenkriege aus Osteuropa nach Österreich geflohen und die wurden dort dann als Wehrbauern eingesetzt. Also die haben Ländereien an der Grenze bekommen. Wenn Vollmond ist, ich muss ein Feld bestellen. Mir wächst eine Latzhose. Ich melke eine Kuh. Das war tatsächlich ziemlich witzig. Das war wirklich witzig. Es ist leider, ich muss dir leider sagen, dass ein Haar in Wehrbauern ist, aber ich finde deine Version sehr viel charmanter. Oh, schade. Nee, also die waren Warcraft 2 nicht, wenn du auf die Bauern ganz viel geklickt hast, dass sie irgendwann explodiert sind? Nee, das waren die Schafe. Das waren die Schafe, die Robben und was war das dritte? Halt so die Critters, die rumgelaufen sind. Aber die Arbeiter haben immer wahnsinnig tolle Sprüche gemacht, insbesondere die von den Orks mit dem Work, work, stop touching me. Like, desto öfter du die ja anklickst, desto mehr Sprüche haben die immer abgegeben. Also, wo war ich jetzt gerade? Ja, leider muss ich dir sagen, dass da noch ein Haar in dem Wort Wehrbauern ist und die eigentlich nur dazu eingesetzt wurden, die Landesgrenzen zu sichern. Oh. Dafür mussten die aber auch keine Steuern zahlen. Also das war eigentlich ein ganz fairer Deal. So, die durften da wohnen, haben Ländereien bestellen dürfen und mussten keine Abgaben leisten. Eine Länderei zum Mitnehmen, bitte. Sie machten das auch, aber also das Hauptsächliche, was sie nach Europa durchließen, war der Glaube an Vampire. Also komischerweise, das kann man so nachvollziehen. Das klingt jetzt, als die haben überhaupt nichts gebracht, aber das haben sie mitgebracht. Weißt, sie haben schon die Feinde draußen gehalten, ja, also. Die Türken irgendwie im Großen und Ganzen. Ja. Stimmt jetzt auch nicht komplett ab. So, als wenn die Türken total harmlos gewesen wären, von ein paar Bauern da zurückgeschreckt werden können. Nein, ich meine, die Türken wandern ja auch irgendwann in Österreich. Aber also die haben ihren Job schon. Wusste, dass die, ja, die jetzt Türken. Fällt mir wieder ins Wort. Die Türken, ja, haben mal. Fällt mir schon wieder ins Wort. Das Croissant? Die Türken haben das Croissant erfunden? Nein. Ja, nein, die Wiener haben das Croissant wegen den Türken erfunden. Gibt es auch die Geschichte. Okay. Dass ein Bäcker irgendwo, so, ne, weil die Bäcker ja so früh aufstehen, hat der nachts mitgekriegt, wie wohl die Türken angeblich bei der Belagerung Wiens einen Tunnel hineingegraben hätten und hat Alarm geschlagen. Und dann konnten sich die Wiener verteidigen. Und als triumphales Backwerk, das er dann angefertigt hat, hat er einen Halbmond einen Knusprigen gemacht. Ach so, und das sei dann die ein alte Geschichte, ein okay. Wahrscheinlich stimmt davon hinten und vorne gar nichts. Wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem eine nette Geschichte. Was wolltest du sagen, Dominik? Dass die Türken verdammt nah dran waren, Wien einzunehmen. Ja. Dann wäre unsere Welt eine andere. Ja. Ja. Waren das die Türken, die sich mal selber in die Flucht geschlagen haben? Oder waren das die Österreicher? Es gab irgendeine. Klingt eher nach Österreich. Es war irgendeine Armee, die sich mal selber besiegt hat. Das muss ich auch nochmal. Ja, das muss ich nochmal nachschlagen. Okay, irgendwas klingt wirklich spektakulär. Irgendwas war da. Erinnere mich mal so dran. So wie zum Thema mit Geschichtsexperten. Das habe ich von echten Geschichtsexperten gehört, glaube ich. Glaube ich. Gut, dass du noch sagst, glaube ich. Kann Spuren von Geschichtswissen enthalten. Du weißt doch, dass ich mich auf mein Gehirn nicht mehr verlasse. Also, die haben jetzt nicht so viel nach Europa durchgelassen, diese Wehrbauern, außer eben diesen Vampirglauben. Und man kann das wirklich nachvollziehen, dass aus diesen Grenzgebieten in der Zeit zwischen 1718, 1730 rum, dass da diese Angst vor Vampiren so ein bisschen nach Europa gesickert ist. So, da gab es ganz viele gemeldete Vampirepidemien in diesen Grenzgebieten und das war tatsächlich dann an der Stelle ansteckend. So. Einen Fall hat es da beispielsweise 1725 gegeben, wo in Kisolova 8 Menschen in kurzer Zeit an einer unbekannten Krankheit gestorben sind. Das soll der just verstorbene Peter Plogojowitsch des Nachts einer Dame im Schlafzimmer erschienen sein. Er soll sich dann auf sie gelegt haben und sie ermordet haben. Auch seiner Witwe soll er erschienen sein, wenn auch nur, um seine Schuhe zu holen. Was hat er gemacht? Er hat meine Tochter umgebracht. Und bei dir? Mir kam er auch. Oh Gott, was hat er euch angetan? Er hat seine Schuhe abgeholt. Mr. Minute. Man holte dann den Kameralprovisor, der das Ganze untersuchen sollte, den Vorwurf und den Vorfall. Und dem blieb eigentlich nichts anderes übrig, als unter dem Druck der Dorfbewohner dann den Leichnam zu exhumieren, den zu untersuchen und irgendwie festzustellen, okay. Der hat zwei Paar Schuhe. kein Leichengeruch. Nase abgefallen, Bart, Haar und Nägel nachgewachsen, im Mund frisches Blut und, Zitat, andere wilde Zeichen. Also er musste ihn quasi pfählen, es blieb ihm nichts anderes übrig. Ihr schaut unglaublich. Nase mal wieder. Meine ist halt echt hart. Na gut, ich meine, mal blöd gesagt, du verwehst halt auch irgendwann. Hm. Und genauso dieses Nachwachsen von Barthaaren und so, das ist ja tatsächlich, glauben viele Leute, dass Fingernägel und Barthaare weiterwachsen würden. Dabei geht einfach nur die Haut zurück, weil ja. Die verliert Wasser und dann okay. Zieht die sich ein. Und dann sieht es einfach aus, als das würde genau das weiterwachsen. Punkt. Das ist sehr gut umschrieben. Kommst du auf die Kratze in den Särgen? Nein. Dann erwähne ich das kurz. Das ist nämlich so ein anderes Ding, weil man früher tatsächlich versehentlich öfter mal Leute beerdigt hat, die noch gelebt haben. Ich lebe noch. Naja, tatsächlich. Und dann wachen die halt irgendwann auf. Und in so einem Todeskampf, das ich wirklich niemand wünsche, kratzen die halt wie verrückt dann noch von innen gegen den Sarg, weil die den natürlich nicht aufkriegen. Dann irgendwann, über Vampire, exhumieren wir mal, machen wir auf, das sind von innen Kratzspuren, muss ein Vampir sein. Es ging tatsächlich, hat es solche Auswüchse angenommen, dass es irgendwann so eine ganze Industrie aus modernen Särgen gab, die mit Klingelsystemen und so ausgestattet waren. Da hatten wir doch auch mal in der A-Folge jemand, der sich, glaube ich, in so einem Sarg beerdigt hat, weil der so große Angst hatte, dass er noch lebt. Weil es dann Särge gab mit so einem Seil drin, wo du dran ziehen kannst und dann bimmelst. Und das gibt es ja bis heute noch, dass du, aber das ist eher für die Angehörigen, dass ein Handy mit in den Sarg kommt. Ja. Und du dann da anrufen kannst. What? Das nimmt dann automatisch an und dann kannst du da halt nochmal was sagen, was du dem Verstorbenen gerne sagen möchtest. Hat man da Empfang? Ernsthaft? Naja, gut, du kannst ja irgendwie ein Kabel rauslegen oder so. Handy-Koi-Kabel? Habe ich das noch nie gehört. Spannend. Ist auch eher exotisch, ne? Aber wenn es halt manchen Leuten wichtig ist, moderne Mittel der Kommunikation, naja. Tja, also diesen Peter jedenfalls, dem mussten sie einen Pfahl ins Herz und dann haben sie ihn sicherheitshalber noch verbrannt. Ich meine, es ist immer noch schlimm für die Angehörigen, die das alles mitkriegen oder so, aber wie du sagst, zumindest verbrennen sie keine lebenden Menschen. Ja, du, also da bin ich relativ, manchmal war es so an sterblichen Überresten, da habe ich persönlich jetzt nicht mehr so viel Beziehung zu. Das ist halt einfach. Du, hast, der, du glaubst der auch fest dran, dass du tot bist, wenn du tot bist. Das ist, ja, das ist der Rest. Also ich mache mir auch nicht so viel aus Friedhöfen irgendwie. Aber, naja. Naja, die Frage ist, glaube ich, immer, auch wenn man sowas über sich selbst so bestimmt und sagt, mir ist es wurscht, die Frage ist immer, was es mit den Angehörigen macht. Ja, ja, klar. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht, als ich bin ja in dem Fall nur als Angehöriger in so einer Situation gewesen bisher. Und da muss ich sagen, ich mache mir da nicht so wahnsinnig viel aus. Ist natürlich, für manche ist es wichtig, so eine Anlaufstelle zu haben. Ja. Naja. Und naja, aber ich sag jetzt mal andersrum, ich meine, wenn du das bei deiner Frau vorstellen würdest, oder Gott bewahre, wenn, ne, irgendwie bei Jüngeren in der Familie oder sowas. Ja, ich meine immer, dass man das auch anders, also dass man den Menschen auch anders gedenken kann und dass man da ja, irgendwie da auch fröhlicher damit umgehen sollte als mit diesen Trauer auf dem Friedhof, Trübsalblick und ja, warum kann man da nicht irgendwie sich freuen, dass er mal gelebt hat? Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich finde eigentlich so diese Idee, und Achtung, jetzt natürlich hier ganz gefährliches Halbwissen, von diesem mexikanischen Tag der Toten, eigentlich sehr schön, dass du sagst, du machst da irgendwie Picknick und so und stellst denen halt auch nochmal was hin, was sie gern gemacht haben. Da gibt es ein indogenes Volk, die holen einmal im Jahr die Leute raus aus den Särgen. Okay. Also die stellen die quasi hin und schmücken und sehen den Klamotten an und so. Weekend with Bernies. Ja, wobei, ich meine, das geht ja relativ schnell bergab, oder? Naja, das geht mega schnell bergab. Ja, ja, also ich meine, aber das geht ja irgendwie nach, blöd gesagt, wenn du jetzt nicht einen total lehmigen Boden hast, ist das ja irgendwie nach ein paar Jahren. Nee, die balsamieren die halt entsprechend ein, dass sie relativ schnell dann irgendwie stabil eine bessere Wachsfigur sind. Wenn du sie so mumifizierst, dann genau, die relativ letztendlich lange so. Sind die mumifiziert und dann holen sie die raus. So, ich habe mich auch mal mit jemandem unterhalten, das ist in Deutschland. Der war schon seit 30 Jahren tot. Ja, dass es so Normen gibt. Blöde. In Deutschland musst du tot sein. Nee, solange wie du beerdigt wirst und wieder wie tief und so weiter. Aber dass die Zeit, zwischen denen dann die Gräber auch zum Beispiel neu belegt werden können, wahnsinnig unterschiedlich sind, je nachdem, ob du einen super lehmigen Boden mit viel Wasser hast, was dann halt sämtliche Verwesungsprozesse stoppt, oder einen sehr sandigen, der viel Luft durchlässt, wo das dann halt super schnell geht. Okay. Also weil ihr den Tag der Toten in Mexiko erwähnt habt, und das haben wir auch 100% schon gesagt, ich werde es nur nicht müde zu betonen. Du wirst jetzt einen Film empfehlen? Coco ist so schön. Der ist wirklich schön. Vor allem wie schön auch einfach, dass du dann irgendwann checkst, um wen es eigentlich geht in dem Film. Noch? Ich check jetzt mein IMDb-Rating. Wenn das nicht 10 ist, dann mache ich es auf 10. Noch etwas absurder ist der Fall in Medveglia an der Morava, wo auch innerhalb von wenigen Wochen 13 Dorfbewohner verstorben sind. An der Morava. Man holt sich einen solchen Arzt, dem Betroffene von Fieber sowie Stechen in der Seite und in der Brust berichten. Und der stellt die Diagnose, naja, es ist jetzt keine Seuche und auch keine Vampirkrankheit. Da läuft einfach ein Typ rum und sticht die Leute von der Seite. Nee, sie haben nach der Fastenzeit einfach zu viel gefressen. Okay. Das ist die offizielle Diagnose. Ich komme in meinem Leben. Den Dorfbewohnern reicht es aber nicht als Erklärung und sie vermuten, dass sie zwei Vampire unter sich haben. Fastest du? Dominik, du warst gemeint. Ich faste im Moment nicht. Ich habe neulich mal Saft gefastet. Saft gefastet? Das heißt, dass du nur Saft oder keinen Saft getrunken hast? Nur Saft. Okay, wie lange? Also einen Tag macht man entweder Reis oder Kartoffeln und Glaubersalz, also dass sich auch ordentlich durchspült, und dann war es in meinem Fall 5 Tage Saft. Ui, also okay. Wenn ich fast, werde ich furious. Das funktioniert nicht. The fast and the furious. Oh. Also ich muss ehrlich sagen, dass die Menschen mir diagnostiziert haben, dass ich entspannter war in dieser Zeit. Noch entspannter? Okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist ja nicht so schwer, aber okay. Dominik, den habe ich heute ein wenig offen. Ich habe dich lieb und du kannst nichts dagegen tun. Doch. Da kann ich, Hier, ein Hirsch. Da kann ich schon was dagegen tun. Also, das mit diesem Fall, den ich gerade vorgestellt habe, der ist insofern bemerkenswert, als dass in der Zeit schon sehr, sehr normal über Vampire geredet wird. Also in den Unterlagenaufzeichnungen und so, da ist das Wort schon völlig in dem Sprachschatz angekommen. Und das ist, jetzt habe ich keine Jahreszahl. 17 irgendwas. Was hast du gerade gedrückt? In dem Moment kam jetzt ein Microsoft Auto Update. Du hast jetzt gerade mit deiner V-Mode bei mir ein Ja, Update ausgelöst. Ja, das würde mich gerne mal interessieren, was das für eine Tastenkombination war. Der Konami-Code. Ist doch immer schön, während Podcast-Aufnahmen Updates zu fahren. Ja. Immer eine gute Idee. Ich habe auf okay gedrückt. Schauen wir mal. Sehr, sehr gut. Bis 1732 wurde in betroffene Dörfer oft Geistliche oder Mediziner entsandt, um solche Fälle halt zu untersuchen. Das hat jetzt selten dazu geführt, dass die Leute danach wissenschaftlicher mit dem Thema umgegangen sind, als vielmehr dazu, dass die Untersuchungen einfach mit einer öffentlichen Verbrennung des Leichnams geendet sind. Ja. Mhm. Also die Leute, die da hingefahren sind, die schürten sozusagen den Vampirglauben noch an. Ja. Und ab 1732, da gab es so eine Art Wendepunkt. Also man begann dann in der Zeit, die Vorfälle wirklich mal wissenschaftlich zu untersuchen. Und es gab dann auch viele Veröffentlichungen in Zeitungen. Und es wurden oft statt Vampire jetzt andere Gründe gefunden für diese Phänomene. Vampire Weekly. Ja, die gibt es, glaube ich, eher heute als damals. Aber also sie haben immer mehr rationale Gründe für diese Phänomene gefunden, die die Dorfbewohner halt plagen. Und das 1732 schon. Also okay. Eine beliebte These war, dass die Leute, die wirklich an der Seuche erkrankt sind, wenn die zu oberflächlich begraben werden, dann können die auch nach ihrem Tod diese Seuche noch übertragen. Mhm. So, also so hat man sich das dann mitunter erklärt. Ob das jetzt wahrscheinlicher ist als Vampire, weiß ich nicht. Aber es war zumindest ein großer Fortschritt in der Verarbeitung von solchen Dingen. Ja, gut, und es leuchtet ja ein bisschen ein, weil es ja auch irgendwo in die gleiche Richtung der Furcht vor Toten geht. Weil, ne, die sind sozusagen gefährlich. Im einen Mythos, ne, weil die kommen nach draußen und saugen die sind Blut. Immer noch irgendwie und im anderen ja. Ist trotzdem so eine Leiche einfach gruselig und gefährlich, weil die halt, ja, Viren, Bakterien, was auch immer es war, überdenkt. Ja, das stimmt. Noch ein Beispiel. 1753 sind an der heutigen Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine einige Bergleute an einer Seuche erkrankt. Ein Inquisitionsverfahren wird gegen zwei kürzlich verstorbene Frauen eröffnet, die beide wieder ausgebuddelt und untersucht werden. Die eine ist fast vollständig verwest, die andere, eine Frau mit Namen Dorothea Piesin, die ist nur teilweise verwest. Und die ist auch insgesamt, ist ihr Körper relativ aufgebläht, so sie sieht eigentlich irgendwie wohlgenährt aus und angeblich will man auch frisches Blut auf ihrem Hemd gefunden haben. Frau Nummer 1 wird freigesprochen und wieder eingebuddelt. Frau Nummer 2 in einem Prozess wegen Zauberei und Blutsaugerei verurteilt und posthum von einem Scharfrichter verbrannt. Blutsaugerei. Finde ich auch ein schönes Urteil. Ich glaube, also, das ist halt hart für die Familie, die dann noch da ist. Ne? Und jetzt einerseits, weil ne, sozusagen, oh, da wird die Oma ausgegraben und so, aber auch andererseits, weil du halt natürlich deinen Ruf weg hast und wahrscheinlich auch aus der Dorfgemeinschaft so ein Stück weit verstoßen wirst. Ich weiß gar nicht, ob nicht die Familie an vorderster Front war bei dem, hey, wir haben da jemanden, der ist bestimmt ein Vampir. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nicht das waren. Aber warum? Weil die in der Regel die Gepeinigten waren. Also in dem ganzen Vampirglauben ist es meistens so, dass der Vampir erstmal die Familie piesackt. Ach, das ist gar nicht, dass man sagt so, der Vampir bleibt dann in der Familie, sondern der befällt den Mensch so ganz einzeln? Naja, also wenn jemand stirbt und dann wird er zum Vampir. Also das ist mal das Erste, dass genau. Er eigentlich schon tot sein muss. Und dann ist es oft so, dass Vampire beschuldigt werden, in erster Linie die Familie zu piesacken. So, auch mal andere und so. Aber es ist schon ein wiederkehrendes Thema, ist, ja. Dass die Angehörigen von den Verstorbenen in irgendeiner Form dann, dass noch jemand stirbt oder dass irgendwie denen noch Unglück widerfährt oder keine Ahnung. Und von daher will ich jetzt gar nicht mal sagen, dass die Familie da so schlecht dabei wegkam. Schafkopf die ganze Zeit. Ich habe ein gescheites Blatt nicht. Das kann doch nicht sein. Keine drei Bauern. Das war die Tante Marie bestimmt noch. Also meine Eltern waren ja neulich mit mir in der Tschechei und ich habe eine Blutsuppe bestellt, die im Prinzip einfach nur flüssiger Pressack war. Und meine Eltern haben mich auch angeschaut, als wenn sie mich am liebsten wegen Blutsaugerei anklagen wollen würden. Wo hast denn du das dann her, wenn nicht von deinen Eltern? Also ich war auch echt enttäuscht von meinem Vater. Der nicht probieren wollte, mit der Ausrede, er mag keine Suppe. Meine Mutter hat wenigstens. Ich mag Suppe, aber nicht in Tschechien. Ja. Der hat eh ein Pilzrisotto bestellt. Und ich habe leichte Zweifel gehabt, dass das der Mensch ist, den ich kenne. So, der der Meinung ist, dass Schwein alles Vitamin C hat, was er braucht in seinem Leben. Das ist interessant, dass man, dass du mit deinen Eltern nach Tschechien. Ich war auch schon mal mit meiner Mama in Tschechien. So, das Karlsbad. Ist, glaube ich, was, wo man, ja, ich habe gerade überlegt, warum man so, ist es so, weil da Kurorte sind oder so, bringt man da die alten Leute hin oder warum fährt man mit seinen Eltern nach Tschechien? Nö, ich habe halt einfach einen günstigen Wagen gesucht und an der tschechischen Grenze gab es den und dann sind wir nur ein paar Meter drüber gefahren. Habt ihr noch ein paar Zigaretten eingekauft und dann wieder. Die rauchen alle nicht. Ja. Aber habe ich mit meiner Mama, war noch nie in Tschechien. So, it was the very first time. Und da ist man ja wirklich schnell hingefahren. Ne? It was very beautiful. Tschechien ist eigentlich ganz schön. Das ist besser als sein Ruf. Ja, was ich immer interessant finde, ist einfach von Nürnberg einfach einen Bus nach Prag gibt. Ja, ja, und vor allem mehrfach täglich. Aber was da an der Haltestelle hier Rundenburger Straße, was da an Bussen in Richtung Osten wegfährt jeden Tag, das glaubst du nicht. Aber das Geilste finde ich eigentlich, dass auch zum Beispiel in Mannheim gibt es eine Haltestelle, da fährt nur ein Bus, der steht dann auch dran und der fährt auch nur, einmal die Woche. Ne? So ein Fahrplan, wirklich nur einmal die Woche. Und dann steht da einfach Istanbul. Oh. Der fährt immer nach Istanbul. Das ist doch gut. Das dauert halt ewig, wenn es dir irgendwie nicht den Buckel krumm machen willst oder halt irgendwie sagst, ich will sehr günstig reisen, dann nimmst du den natürlich nicht, aber wenn du mega billig nach Istanbul willst, natürlich mit vielen Zwischenhalten, naja, there you go. Also seit damals 30 Stunden im Bus nach Lorette zur Abifahrt bin ich, glaube ich, nicht mehr länger als irgendwie eine Stunde in dem Bus gesessen. Boah, ich bin aber 30 Stunden nach Süd. Das war schon bitter, ey. Nee, wo war denn das? Spanien waren wir da mit so einer Impro-Reise. Ey, nee. Eine improvisierte Reise? Nee, eine Reise, um Impro zu machen. Ja, hattet ihr da so einen Tourbus? War der nur für euch? Es war nur Impro-Spiel an Bord, von daher. Ach so. Ja und nein. Ja und nein. Naja, also, ja. Man kann sich das natürlich heute alles mit irgendwie Verwesungsprozessen erklären, ja. Leiche aufgebläht, sieht wohlgenährt aus und irgendwelche Flüssigkeiten bei der Verwesung, irgendwie, das ist auch eigentlich relativ normal. Damals war das nicht ganz normal. Dachte man zumindest. Also. Aber eigentlich auch interessant, dass Menschen dann entweder so wenig drüber wussten oder so wenig drüber geredet haben, wie Leute verwesen. Dass dann nicht mal irgendjemand Vorschlag gesagt hat, ach, da schaue ich mir immer mal wieder nach aus Neugierde und schreibe das mal nieder. Naja, heute ist man ja schon dabei, viel rumzubuddeln, ne, um über die Vergangenheit zu lernen. Das hat man, glaube ich, in der Zeit nicht so gemacht. Naja, aber ich meine jetzt gar nicht, um aus der Vergangenheit zu lernen, sondern, ja, da ist jetzt, keine Ahnung, der Bauer Fritz ist gestorben, der hat kein Nachkommen. Den lassen wir jetzt da mal rumliegen und gucken wir uns mal an, wie das ausschaut. Ja, ich glaube, dass du ja auch viel durch deinen Glauben halt dann irgendwie geregelt hast. Und das ja dann quasi, wenn du den hast außen liegen lassen, bist du ja schon wieder der Sohn des Satans gewesen. Ja. Ist schon was dran. Und da waren auch die ganzen Mücken und so. Also das kannst du ja nicht. Das geht ja nicht. Es stinkt ja. Okay. Interessant an dem Fall mit den zwei Frauen ist, dass die Seuche dann nach dem Verbrennen von dieser einen Frau tatsächlich abgibt ist. Also es gab dann, glaube ich, nur noch einen Toten und dann war das Thema durch. Ach so, ich habe jetzt gerade schon gedacht, so durchs Verbrennen ist es so in die Luft gegangen und einfach alle wurden krank. Nee, also die wurden dann auch noch bestärkt in dem Vorgehen, was natürlich immer, wenn gefährlich ist, ja. Wenn dann auch noch zufällig die Klugscheißer auch noch recht kriegen. Das eintritt, was die vorhaben. Naja, also in der Zeit sollen jetzt schon gar nicht mehr so viele an Vampire geglaubt haben. Also das dumme Volk schon, aber so Mediziner eigentlich schon nicht mehr so. Und es soll auch einfach welche wohl gegeben haben, die mit diesen Behandlungen von Wiedergängern, ja, Behandlungen in Anführungszeichen, dann einen richtigen Reibach gemacht haben. Und allen voran Dr. Arcola. Dr. Arcola. Also die haben teilweise dann gerne dran geglaubt, wenn sie halt gut damit verdient haben. Das gab es natürlich auch. Die Zeiten werden immer aufgeklärter. Das zeigt auch der Fall von Rosa Polakins, 1754. Die erst als Hexe zu Lebzeiten gehandelt wurde und dann nach ihrem Ableben als Vampir. Why not both? Und warum nicht beides? Und die wurde dann auch nach Forderungen aus der Bevölkerung posthum verbrannt. Der Fall ging durch die Medien, was auch, keine Ahnung, was das 1754 genau bedeutet. Das Medium. Aber es stieß auf diesem Weg erregte zumindest auf diesem Weg das Interesse des kaiserlichen Hofs und von Maria Theresia. Und die hat natürlich jetzt schon mehr von solchen Fällen irgendwie erfahren und es gab innerhalb kurzer Zeit in der Region auch relativ viele ähnlich gelagerte Fälle und sie war ja eine sehr aufgeklärte Kaiserin und sie hat dann eine Untersuchung angeregt und hat regelrecht eine Kampagne gegen diese Magier posthuma gefahren. Mhm. Sie hat zum Beispiel auch Gerard van Swieten nach Mähren geschickt. Gerard von Rivia? Nee, den nicht. Und der war ein großer Aufklärer im Kampf gegen die Barbarei der Unwissenheit. Mhm. Ja, so hat er sich irgendwie gesehen. Und der hat auch irgendwann. Das klingt mal, auch ein bisschen nach dir. Der hat auch irgendwann mal ein Papier mit dem Titel Abhandlung des Daseins der Gespenster verfasst. Gibt's nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und darin hat er eigentlich diese ganzen üblichen Vorgänge rund um diese Vampirfälle, hat er eigentlich mit ganz natürlichen Ursachen erklärt in diesem Papier. Es gibt vier Gespenster. Inky, Pinky, Kaspar. Na, Inky, Pinky, Blinky und Clyde. Pac-Man, oder? Das sind vier Pac-Man. Ach, ja. Die haben wir wirklich. Oh. Also der Kollege, Matthias war es, glaube ich, der den Brief geschrieben hat, der hier mit KI sich beschäftigt. Ist euch das bewusst, dass die alle unterschiedlich sich verhalten? Ja, einer läuft randommäßig, einer versucht mehr vor dir hinzulaufen, einer läuft dir hinterher. Warte mal. Gibt's einer meiner liebsten YouTube-Kanäle heißt Game Makers Toolkit und der hat auch ein, zwei, drei Folgen über Klassiker der Programmiergeschichte. Und da ist unter anderem Pac-Man und das fand ich mehr als interessant, weil mir das überhaupt nicht bewusst war, dass die tatsächlich, also nee, Pac-Man habe ich hier unterschätzt, musste, wie die wie zum die ersten Mal gehört. Und Pac-Man, es gab mal auf der 360 gab es mal ein neues Pac-Man. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Pac-Man? Nee, so wirklich so Techno-Musik und so Neon-Lichter und so. Pac-Man ja, 3000? Ja, ja. Und das war eins der geilsten Spiele, was ich jemals gespielt habe. Das glaube ich dir nicht. Doch, das war richtig super. Das habe ich sogar komplett 100% Achievements. Das, Pac-Man 2 war ein Point-and-Shoot-Adventure, wo Pac-Man herumlief und man ihn dann immer entweder ihn oder seine Umgebung mit einer Zwille bearbeiten musste, damit er Dinge tut. Okay. Beziehungsweise er auf Dinge reagiert und je nachdem, wie er dann auch drauf war, hat er unterschiedliche Launen. Aha. Ein sehr wirres Spiel. Das klingt auch wirklich wirre. Ja, hat mit unserem Gerard van Swieten überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, der war ein großer Aufklärer und der sollte jetzt im Auftrag der Kaiserin diese Vampirfälle untersuchen. Liebe Leute, wisst ihr, wie das ist mit den Bienen und den Blumen? Und er schließt mit der Erkenntnis, dass, Zitat, der ganze Lärm von nichts anderem herkomme als von einer eitlen Furcht, von einer abergläubischen Leichtigkeit, von einer dunklen und bewegten Fantasie, Einfalt und Unwissenheit bei jenem Volke. Ah, also die waren jedem einfach Volke. Bei jenem. Also die waren einfach dumm. Ja, sozusagen in anderen Worten. Sie waren dumm und haben sich Dinge ausgemalt. Ja. Aber weil du gesagt, daher kommt Blade. Ja, aber weißt du, woher Barbar kommt? Das finde ich sehr schön. Das haben sich nämlich die Leute früher gegenseitig geschimpft, wenn sie eine Sprache gesprochen haben, die nicht die eigene war. Ich glaube, es waren die Griechen. Dann haben die nämlich gesagt, sozusagen, du redest immer so Barbar. Und daher kommt Barbar. Ja, ich meine nicht. Okay, ja. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Das hast du dir vorhin ausgedacht. Nein. Das hast du dir gestern ausgedacht. Mich würde interessieren, ob außerhalb von Franken jemand den Blade-Witz verstanden hat. Blade. Der war halt damals auch nur so halb witzig, aber ja. Mhm. Ja. Blade Runner. Ja. In der Folge verbietet Maria Theresia alle Abwehrmaßnahmen gegen Vampire wie Pfählenköpfen und Verbrennen. Und in der Vampirprinzessin, also in dieser Doku, wird auch erwähnt, dass das Pfählen eigentlich erst üblich wurde, als die nächtlichen Scheiterhaufen zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Also ich nehme an, dass das auch mit dem Verbot zu tun hat, dass es einfach nicht erlaubt war, Leichen nachts zu verbrennen. Nach 22 Uhr ist jetzt einmal Ruhe und da immer wieder diese Feuer. Das ist einiges im Jahr genehmigt, aber das reicht dann auch. Die Hausordnung besagt, es reicht. Und die Leute haben sich das natürlich nicht vorschreiben lassen. Fehle nur werktags. Ja, also die haben weiterhin an Vampire geglaubt und deswegen haben die dann einfach mit dem Pfählen angefangen. Also so wird es da ein bisschen dargestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war einfach beides. Ich lass mir doch mein Pfählen nicht versagen. Ist dann so ein Schild wie so bei diesen Glascontainer zum Einwerfen. So, bitte nur um die Uhrzeit. Wir haben hier schon immer gepfählt. Gibt, wie bei Facebook so ein Knopf, gepfählt mir. Vampirkritiker Gerard van Swieten. Ich pfehle dies. Ist übrigens einer der wichtigsten Vampirkritiker seiner Zeit. Ich glaube, das habe ich gerade schon mal mehr oder weniger und deutlich gesagt. Und sprach eine Empfehlung aus. Und er kommt später noch zu weiterer Berühmtheit, wenn auch nur indirekt. Eine Figur in Bram Stokers. In Bram Stokers, er wird zum Hip-Hopper. Nein. Eine Figur in Bram Stokers Dracula soll ihm nachempfunden sein. Und zwar? Van Helsing. Van Helsing. Das lässt euch völlig kalt. Nee, also ich bin dermaßen geschockt, dass ich wirklich kein Wort rausbringe. Ich muss dem Dominik wieder mit so 4-Stunden-Geschichten kommen, weil der läuft erst irgendwie in Stunde 3 so richtig zur Hochform auf. Das nee, aber die, wisst ihr, woran ich denken muss? An Bram, Mel Brooks Dracula. Mit Leslie glücklich, Nielsen. Aber tot, oder wie hieß der auf Deutsch? Tot, aber glücklich, ja. Der war wirklich scheiße. Ja, der war richtig schlimm. Ich kenne nur die Simpsons-Parodien wiederum davon. Die sind lustig, aber das ist immer das Problem, wenn die Parodie lustig ist, ist das Original oft nicht so gut. Im späten 19. Jahrhundert hat der Vampirglauben dann auch die USA erreicht. Dort ist Mercy Brown, eine 19-Jährige, die 1892 verstorben ist. Die ist vom Bekanntheitsgrad fast gleich auf mit Dracula. So, also das ist so der amerikanische Mercy Brown. Das ist so der amerikanische Patient Zero quasi. Das ist so der bekannteste Vampir dort. Aber die kennt man nicht in Germanien. Also hast du die jemals gehört? Ich habe das auch noch nie in gehört. Germanien. Im Großdeutschen Reich. Es wird nicht besser. Ich kannte die nicht, tatsächlich. Also Weiß ich nicht. Also ich meine, da kennt man auch Dracula, aber das ist wohl so der bekannteste amerikanische Fall. Keiner hat gemeint, dass Charlie Brown zum Beispiel auch eine Riesengeschichte wäre hier mit Stiegler und Brown. Ja. Und das hat man ja auch noch nie gehört in unseren Gefilden. Ja, ja. Das ist manchmal so, dass man auf der einen Seite des Globus was anderes gut findet und hört als auf der anderen Seite. Ich kann mir auch gut vorstellen, also wusstest du, dass die Amerikaner auch mit Harry Weinfurt und Marijke Amado nichts anfangen können? Nein, aber das finde ich jetzt nicht so verwunderlich. Ich stell dir mal vor, Harry Weinfurt wäre die Riesennummer in den USA. Den kennt ja jedes Kind. Wie würden die einfach die Kinnlade runterfallen? Ist Harry Weinfurt nicht auch irgendwie total abgestürzt? Kumpel von mir hat, ich weiß nicht, was die Verwandtschaftsbeziehung ist, aber die sind irgendwie, Harry Weinfurt hat mal mega für Slimfast Werbung gemacht. Oh ja. Und daher ist quasi Kontakt zu der Familie zu Harry Weinfurt. Und man aß schon gemeinsam. Moment, aber warum hat der Kontakt zu ihm? Weil der irgendein Verwandter von meinem Kumpel quasi für Marketing von Slimfast. Ah, jetzt. Oder Influencer Relations oder was auch immer. So. Ah, ja. Aber Marijke Amado ist auch eine Heldin meiner Jugend. Ich grüße an dieser Stelle die Miriam und den Julian, die auch schon herzhaft über die Frau Amado gelacht haben. Da gibt es auch so ganz fantastische YouTube-Ausschnitte. Zum Beispiel ein kleiner bayerischer Junge, der quasi erklärt, was seine Mama zu Hause nicht darf. Möglichkeit in der Unschuld eines Kindes einfach den Macho-Haushalt des Jahrtausends einfach schildert. Oh Gott. Ja, dass seine Mutter halt ab und zu mal was anderes machen darf, außer putzen, so ungefähr. Hast du auch in deiner Kindheit für die Mini-Playback-Show heimlich auditiert? Also, nein. Nur für dich? Nein, so ein Kopf habe ich nicht gemacht. Also, war schon immer klar, dass ich kein Talent habe. Schön, dass du es sagst. Die Energie nicht verschwendet. Interessanterweise ist der Vampirglaube in Deutschland tendenziell eher weniger verbreitet. Hier ist tatsächlich eher das mit dem Nachzehrer irgendwie üblich. Und den gibt es dafür auch schon ein paar Jahre länger. Also der stammt schon aus dem 14. Jahrhundert. Und da gibt es auch einen Fun-Twist. Also ich habe ja schon erklärt, dass die das Leichentuch aufessen angeblich. Und hier, wenn die das Leichentuch aufgegessen haben, dann soll auch der Terror, den sie an den Lebenden, also die Terrorisierung der Lebenden, soll dann enden, wenn das Leichentuch einmal komplett aufgegessen wurde. Und seitdem sind die Leichentücher aus Keksen. Ich finde das auch, das finde ich so eine schöne Idee. Die mumpfen dann fröhlich vor sich hin ihre Leichentücher und dann legen sie sich auch, dann ist auch gut. Legen sie sich zur Ruhe. Aber genau, dann mach doch lieber kleine Leichentücher. Finde ich nicht schlecht. Ja. Von der reinen Logik, boah, und das, manchmal sind so diese einfachen Lösungen, wo einfach vorher niemand drauf gekommen ist. Oder das Fondant oder sowas, kannst du gerne noch ein lustiges Muster drauf drücken. Ansonsten hatten wir hierzulande noch den Neuntöter und den Doppelsauger, die dann schon auch irgendwie ähnlich zu einem osteuropäischen Vampir sind. Also der Doppelsauger, das klingt wie so ein Stück im Baumarkt, das man kauft, wenn man irgendwo, keine Ahnung, Verstopfung in seinem Rohrsystem hat. Ja, so da brauchst du einen Doppelsauger. Von der Vorwerk. Bläst wieder durch. Der von Vorwerk. Die Idee, dass Vampire sich in Fledermäuse verwandeln können, stammt derweil womöglich aus Südamerika. Auch wenn es für diese Behauptung jetzt kaum brauchbare Quellen gibt. Aber dort gibt es immerhin. Ja, aber da gibt es halt mehr Fledermäuse. Dort gibt es immerhin diese eine Art der blutsaugenden Fledermaus, die es halt wirklich gibt. Genau. So, die dann natürlich nach dem Vampir als Vampirfledermaus betitelt wurde und nicht irgendwie andersrum. Aber das wirklich Gefährliche ist ja bei denen, dass die nur hier irgendwie Bakterien oder und Viren in der Gegend rumschleudern. Tollwut auch? Tollwut. Okay. Hauptsächlich okay. Tollwut. Also, es kommt sehr selten vor, dass die Menschen angreifen. Aber eher Kühe und so. Genau. Schätzungen gehen von 100.000 toten Rindern pro Jahr durch Vampirbisse aus. What? So viele? Was echt viele sind. Boah. Und 2004 gab es in Brasilien 22 dokumentierte Fälle von Menschen, die angefallen wurden von so einer Fledermaus und mit Tollwut infiziert. Und weil es dort quasi keinen Impfschutz gegen sowas gibt, sind alle dran gestorben. Also 22 im Jahr 2004. Das ist schon. Und deswegen gedenken wir denen immer noch mit dem Tollwut-Festival. Ja. Und den 100.000 toten Rindern. Jedes Jahr. Also sind dann viele 100.000 Rinder. Also das sind echt viele. Ja, davon könnte man echt viel adelige Hochzeiten finanzieren. Das sind echt viele. Und vor allem, wenn die alle an Tollwut sterben, dann kannst du mit denen auch nichts mehr anfangen. So. Spannend ist, dass der gemeine Vampir, so heißt die Fledermaus. Gibt es auch einen Lieben? Ja, ganz viele, alle anderen. Also liebe Vampir. Aber das alle anderen. Interessant, dass du da nachfragst, weil das habe ich mich tatsächlich schon öfter mal gefragt, wo der Wortstamm von gemein herkommt. das, wo der Wortstamm herkommt, weiß ich nicht, aber die übliche Bedeutung ist ja nicht gemein im Sinne von fies, sondern gemein im Sinne von gebräuchlich. Das ist ja so die ursprüngliche Bedeutung, würde ich sagen. Ja, aber also einfach. Das gemeine Volk ist ja nicht das Volk, das mit Mistgabeln hinter dir herrennt, sondern das ist halt aber einfach. Gebräuchlich ist ja auch. Naja, falsch, so. Ja, gebräuchlich war jetzt vielleicht das nicht ganz die richtige Umschreibung, aber halt das gemeine Volk ist halt der Durchschnitt. Ich wusste, was das bedeutet, Standard. Aber einfach, wo es herkommt. So. Aber da muss ich jetzt trotzdem ein wenig über meine spontane Interpretation beschweren. Ja, aber interpretieren heißt ja, du weißt es nicht. Das habe ich ja vorausgeschickt, dass ich es nicht weiß, aber dass ich mir das so erkläre. Kennt ihr das, wenn ihr immer unabsichtlich Leute provoziert und euch denkt so, du hast ja keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich dich absichtlich provozieren würde? Nein. Dann würde ich bei Jürgen einfach falsche Kommas setzen. So im Sprechen würde ich quasi. Ich glaube, der Dominik hat diesen Moment von vorhin wieder überwunden. Ich glaube auch. Aufgabe 2 ist übrigens, alle Empfehlungen, die ich dir in den letzten 2 Jahren ausgesprochen habe, wieder rauszusuchen und ihnen zu folgen. Naja, jetzt habe ich es wirklich nur auf 2 Jahre begrenzt. Boah. Wie viele Podcasts hast du empfohlen? Nicht so viele, weil irgendwann habe ich es aufgegeben. Also diesen Xbox-Podcast hole ich jetzt noch, okay? Den hast du immer noch nicht gehört. Alter. Schon runtergeladen. Beide Teile. Ja, okay. Ja, also, beide Teile. Das nehme ich jetzt mit, okay? Beide Teile. Also, spannend ist der gemeine Vampir heute für die medizinische Forschung, denn er hat blutgerinnungshemmende Enzyme und die könnte man super für Medikamente zum Beispiel gegen Schlaganfälle oder Herzinfarkt irgendwie einsetzen. Also da wollen wir heute auch gerne Blutverdünner oder uns was wie. Das genau. Sagt man auch bei Leuten, die ein angeschlagenes System in die Richtung haben, dass sie zum Beispiel regelmäßig Aspirin zu nehmen haben, weil es verschiedene Eigenschaften hat. Genau, das könnte nochmal auf eine ganz andere, viel, viel natürlichere Art womöglich auch, könnte das nochmal irgendwie Effekt erzielen. Und da ist es schon, man verspricht sich was davon. Bram Stoker begründete nicht alleine, aber maßgeblich dann den modernen Vampir, wie man halt aus der Literatur kennt. Darüber muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel erzählen. Interessant ist in der gleichen Zeit aber auch der britische Okkultist Montague Summers, der so überzeugt von der Existenz von Vampiren und Werwölfen war, dass er quasi quer durch den ganzen Aberglauben, den es so gab und die Geschichte und alles, dass er alles, was irgendwie nach Monster geklungen hat, nach Blutsauger irgendwas, hat er als Vampir quasi tituliert und hat es dann auch in so wissenschaftliche Abhandlungen und Schriften und Bücher irgendwie gekippt. Und der hat ganz viel mit der Verbreitung dieses Mythos auch zu tun. Die Vampirmücke. Das, ja, also irgendwie alles, was irgendwie komisch war, was mysteriös, okkult irgendwie gewirkt hat, so egal, das waren dann alles plötzlich Vampire und vielleicht hat er auch damit zu tun, dass man oft Vampir und Werwolf so auch ein bisschen zusammenwirft. Also ja, heute in der modernen Lore wird es ja sehr stark getrennt, so kämpfen die ja manchmal auch gegeneinander und so, aber früher war das tatsächlich sehr eng zusammen, Vampir und Werwolf. Na guck, das sind wir wieder bei unserer Dame mit dem Werwolf-Gehege. Wolf-Gehege. Ja, genau. Also das war schon ganz nett. Es war eine Kreatur der Nacht, so ja, die irgendwie noch was Menschliches hat, aber irgendwie auch nicht, ja, irgendwie den Menschen schaden will. Also da waren übermenschliche Kräfte hat. Ja. Da war ganz viel irgendwie. Und die Wehrbauern. Alles zieht sich durch heute. Das war ich weiß nicht, irgendwie denke ich an Schach dabei. Die Wehrbauern. Ich weiß nicht. Ah. Naja. Wenn die hinten ankommen, verwandeln sie sich in einen König. In der Königin. In der Königin. Ja. In eine Dame. Boah, ich habe schon lange nicht mehr Schach gespielt, tatsächlich. Ich auch nicht. Ich will mir Battle Chess mal wieder ausfallen. Aber du hast dich noch nie getraut, gegen mich Schach zu spielen. Ja. Hast du dir nicht mal ein Schachbrett gekauft? Und dann habe ich gefragt, mit wem spielst du Schach? Das war mit niemandem. Ja. Wolltest du nicht auch, dass du ein mega geiles Go-Brett hast und ja, mit dem Durchwegen kannst? Ja, ich sehr hab, gut. Warst du nicht auch der, der mir erzählt hat, dass er immer pleite ist? Hast du nicht auch ein Auto und hast gar keinen Führerschein? Ja. Also, dieser Herr Summers wird Anfang des 19. Jahrhunderts, ich habe hier 10. Jahrhundert stehen, aber das ist Quatsch. Das 10. Jahrhundert. Anfang des 19. Jahrhunderts zu der Koryphäe in Sachen Vampire und kann schlussendlich sich sogar als Privatgelehrter niederlassen und Bücher schreiben und so, weil so eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist, dass er quasi. Aber so forscht man da? Ja, weiß ich nicht. Also der hat auch andere Dinge noch erforscht, so der war nicht nur auf dem. Das ist, fragst du, wo mir am Anfang Erik von Däniken immer noch auf Tour geht. Ja gut, aber der hat halt einfach Unterhaltungswert. Ja, aber vielleicht das ist ja er auch super, super spaßig, der Typ. Ich glaube nicht. Und der Vampir bohrte seine Zähne im Hals der Jungfer. Um jetzt aber zu verstehen, welche vielfältigen Einflüsse der ihre Bram Stoker in seinem Dracula verarbeitet hat, muss man auch Vlad den Impaler mal kurz erwähnen. Vlad the Impaler. Denn der wurde 1431 in Rumänien geboren und erhielt den Beinamen Draculea, was je nach Übersetzung Sohn des Drachen heißen könnte. Also sein Vater war Mitglied im Drachenorden von König Sigismund, also daher kann Sohn des Drachen kommen. Es kann aber auch Sohn des Teufels heißen, was irgendwie schon eine andere Bedeutung hat, finde ich. Dieser Vlad war sehr grausam, als da die Osmanen damals schon ja irgendwie auf dem Balkan irgendwie expandiert sind und er liebte es, seine Gegner zu pfählen. Das würde ihm dann später auch den Spitznamen der Pfähler einbringen. Makes sense. Oh, also der wird auch mal als Menschenschlechter und so bezeichnet. So, das war schon ganz netter. Allgemein sehr netter Zeichen. War ein ganz netter, dufter Typ. Hobbys, Menschen pfählen und schlachten. Aber vieles von dem, was man sich so über den erzählt, ist auch einfach Legendenbildung. Ja? Also der wurde irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwie politisch benutzt, um irgendwie, ich weiß nicht genau, Politik in der Zeit kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Aber das ist ein LinkedIn-Profil, würde ich mal gern sehen. Der wurde politisch benutzt und darum wurden dann Legenden gestrickt. Also was genau davon tatsächlich stimmt, weiß man nicht. Aber auch das hat starke Anlehnungen, die man in Dracula wiederfindet, schon allein der Name. Am Schluss kommt raus, er war einfach nur Pfahlsitze. In Kapitel 1 von Dracula gibt es den Satz, die Toten reiten schnell. Die Zeile könnte aus Gottfried August Bürgers Ballade Leonore entliehen sein, die wiederum auf schon allein dem Namen wegen der echten Eleonore von Schwarzenberg basieren könnte. Ah, der Zirkelschluss. Der Zirkelschluss. Und interessanterweise taucht in der Urfassung von Dracula im ersten Kapitel eine Vampirdame auf, die zu Lebzeiten wohl mal eine österreichische Prinzessin gewesen war. Ellie. Fast. Und mein kleines Reißzähnerl. Spannend ist, dass dieses eine Kapitel kurz vor der Veröffentlichung aus dem Buch fliegt. Und keiner weiß, warum. Und das, denkst du, ist auch mit Vampirismus zu erklären? Ich will überhaupt nicht sagen, wie mir es erklärt. Ich berichte nur. Nein, ist weggeflogen. Naja, komm, wenn ein Vampir vorbeikommt und seine Schuhe will, kam ein anderer Vampir. Ich will das erste Kapitel. Ja, okay. Ja, nein, aber ich finde schon spannend. Also das ist einfach, für mich ist es nur ein Zeichen, dass Stalker sehr, sehr wohl Bescheid wusste um diese Frau von Schwarzenberg und da sich auch reichlich bedient hat. So. Der, immer wenn du sowas sagst wie, ich finde es schon spannend oder das ist schon auffällig oder ist schon interessant, so, dann muss ich dran denken, dass der Sean mir neulich erzählt hat, dass jemand sehr intelligent ist, ihm allen Ernstes erzählt hat, dass jetzt der Coronavirus aus einem chinesischen Labor ist und ein Kampfstoff. Und ich denke mir mal so, genau. So Verschwörungstheorien haben ja immer einen gewissen Kern, so den man glauben kann oder auch nicht. Nein. So, naja, keine Ahnung, aber am Ende weiß ich es auch nicht. Ich habe starke Annahmen, dass wenn jetzt Vox zum Beispiel ein Video macht und mir erklärt, wo es herkommt, dass das richtig ist, aber am Ende weiß ich es nicht. Aber was willst du mir jetzt damit sagen? Dass wenn ich sage, das ist spannend, dass es auch völliger Humbug sein kann? Oder? Ja, genau. Ah ja. Was ist der wahre Kern hinter die Nazis wohnen auf der dunklen Seite des Mondes? Okay, das ist ja wegen der Quaff. Ja, aber okay. Es gab Nazis und es gibt heute noch Nazis. Und es gibt die dunkle Seite vom Mond. Doch, ein wahrer Kern. Ja, okay, na gut, dann. Es gibt Grenzen, du hast recht. Relativ sicher kannte Stoker auch die Kurzgeschichte aus dem Jahr 1816, The Vampire, von John Polidori, die als die erste Erwähnung des Themas in der Literatur gilt. Und das wurde tatsächlich wenige Jahre später auch in Bühnenstücke in England und Deutschland verarbeitet. Also das ist so die erste Geschichte, die wurde irgendwie in so einem, das kommt auch in dem Zeitsprung-Podcast vor, können wir nachhören, die wurde in so einem Writers-Retreat irgendwie entworfen, diese Idee. Und dann hat sie, ich glaube, Lord Byron hat sie irgendwie ursprünglich mal formuliert und er hat sie dann in eine Kurzgeschichte verwandelt. Okay. Ganz spannend. Der erste Film erschien 1912 in Dänemark, Vampir-Danzerinden. Okay, das klingt der Tanz der Vampire? So hätte ich es jetzt auch spontan übersetzt. Kann auch was völlig anderes heißen, aber finde ich, 1912 ist schon früh. Vampirfilm. 1922 folgt dann Nosferatu und Dracula wurde 1931 schon verfilmt. Mhm. Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, was ich auch jetzt gerade wieder drüber gestolpert bin, auch in Plan 9 from Outer Space aus dem Jahr 59 kommen Vampire vor. Ja, da kommt einfach alles vor diesem Film. Das ist alles zu spät. So, jetzt wird's spannend, weil auch Ceausescu, ehemaliger rumänischer Diktator, wird oft als Vampir oder auch als Wolf bezeichnet. Mhm. Wie schon gesagt, diese Mythen liegen ja oft sehr nahe beieinander. Und das, wenn man das im Hinterkopf behält, dann ist auch spannend, was der Hitler-Biograf Joachim Fest anmerkt. Denn der deutet darauf hin, dass Adolf ja die Kurzform von Adalwolf ist. Ach komm. Was so viel heißt wie Edelwolf. Ach komm. Er, Er stellt außerdem fest, dass Hitler sich an so Massenkundgebungen konnte der sich irgendwie energiemäßig auftanken. So, ja. Also er hat da so seine Energie rausgezogen. Ach, ey. Und er führt Hitlers körperlichen. Kann man ganz weit was herholen? Er führt Hitlers körperlichen Verfall in den späteren Kriegsjahren darauf zurück, dass dort keine solchen Massenveranstaltungen mehr stattgefunden haben. Ich finde jetzt sowas als absurden Gedanken durchaus unterhaltend, aber sowas ernsthaft sich durchzuexerzieren, denke ich mir immer, um Gottes Willen, was ist denn los mit den Leuten, ey? Ja, er ist noch nicht fertig mit dem Durchexerzieren. So. Er hält auch noch fest, dass der Wagners Ricci, die Enkelkinder von dem, haben den Adolf auch immer Onkel Wolf genannt. Und das Hauptquartier lag in der Wolfsschanze und es gab auch noch diverse Quartiere. Ich glaube nicht, Philipp. Ey, gleich kommt Galileo Mystery. Es gab noch diverse Wolfsschluchten, die auch als Quartiere genutzt wurden und eine Operationsbasis mit dem Namen Werwolf. Also ich habe wirklich starke Zweifel gehabt, aber jetzt bin ich überzeugt. Das sind schon sehr, sehr viele Zufälle, oder? Zufall oder nicht? Zufall. Also Adolf Hitler war ein Vampir. Ihr habt es hier zuerst erfahren. Eine wahre Geschichte? Oder haben wir sie einfach hinters Licht geführt? Jonathan Frakes. Das ist ein bisschen der Modus, in dem auch diese Vampirprinzessin läuft. Und von daher kann ich diese Doku eigentlich nicht empfehlen. Ich habe es auch tatsächlich irgendwann ausgemacht. Ja, ich habe es nicht mehr ertragen. Also es ist, früher waren aber alle Dokus so. Ja. Früher N24, was da den ganzen Tag drauf runterläuft, das ist komplett Nazi-Schiffe. Ja. Ja, aber das ist halt wie so Clickbait oder auch leider viele. Naja, oder einfach, ich meine, das ist ja eine alte Grundregel des Journalismus, wenn du eine Frage in einer Zeitung siehst, ist die Antwort immer nein. Ja, und bis zur reißerischen Schlagzeilen so ein, tötet der Coronavirus jetzt alle? Nein. Es ist wahrscheinlich tatsächlich so. Übernimmt Amazon jetzt das komplette Industriegebiet so und so? Nein. Ja, wahrscheinlich schon. Apropos übernimmt ein amerikanischer Konzern jetzt irgendwelche Gebiete, habt ihr gehört, dass Elon Musk unter seiner Gigafactory in Berlin eine Techno-Disco einrichten will? Nein, das klingt aber absolut fantastisch. Und er hat schon mit Rammstein auf Twitter irgendwie abgemacht, dass die da auftreten. Das ist so stumpf. Okay. Das verstehe ich aber eh nicht, warum nicht eigentlich mehr Firmen und so Vergnügungssachen miteinander kooperieren, weil du einfach total grundsätzlich unterschiedliche Interessen hast, vor allem aber unterschiedliche Zeiten die Sachen nutzt. Ja, ich meine, gibt's ja auch immer mal wieder so, ne? Ich meine, hier am Nürnberger Hafen gibt's ein Rave-Festival, so, das, vor dem habe ich auch vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gehört. Es muss ein riesen Festival sein, so am Containerhafen. Mhm. Ja, kann man ja mal machen. Naja. Ja, finde ich jetzt auch nicht so absurd. Und ich meine, viele Leute haben das dann als Spaß abgetan. Aber ich meine, einer, der irgendwie ein Auto ins Weltall schießt, dem traue ich auch zu, dass er irgendwie Rammstein unter seiner Autofabrik aufdrehen lässt. Ne? Und können wir Wetten abschließen, ob ich noch zu Rock im Park gehe dieses Jahr oder nicht? Nein. Nein. Was wettest du dagegen? Gar nichts. Das siehst du. Naja. Ich würde den kommen, den du unbedingt sehen möchtest. System of a Down. Ah, stimmt, die würde ich mir auch gerne anschauen. Aber nur deswegen irgendwie, was kostet die Karte heutzutage? 250 dann musst Euro? Dann musst du ja da auch campen und so, um das volle Erlebnis mit zu haben. Ich bin da jetzt ja mal über das Rock im Park-Gelände zu Nicht-Rock im Park-Zeiten spaziert. Das ist ja echt schön da, ne? Und das ist ja klar. Ist ja echt überhaupt nicht schön da, wenn da Rock im Park ist. Also ich war da einmal tatsächlich campen, so ganz im Eck von diesem, ich meine, da sind ja ganz viele Weiher, aber von diesem einen Weiher. Mhm. Und es war zum Glück ein sehr, sehr kühles und nasskaltes, regnerisches Wochenende. Ein kühler Weiher. Und als wir dann eingepackt haben an dem Tag, da kam dann so richtig die Sonne raus. Und dann hast du gemerkt, wie dieser Weiher übelst nach Pisse riecht. Mhm. Das war überhaupt nicht witzig. Und da haben wir zum Glück überhaupt nichts davon mitgekriegt, weil halt das Wetter so scheiße war. Aber ganz ehrlich, nach Rock im Park schaut das auch. Also wie gesagt, ich bin echt kein Fan von Festivals, aber Leute, nehmt halt eure blöden Zelte wieder. Aber da gibt's tatsächlich ein Video von MyLab, die dieses Spielprinzip, die erklärt, warum das ist und dass es eigentlich in der Natur des Menschen ist. Das finde ich sehr interessant. Ja, aber es gibt auch Festivals, da läuft es anders. Und keine Ahnung, auch so Ideen, was dir manche Leute inzwischen machen, sind so diese Kackzelte zum Beispiel. Kackzelte? Echt jetzt? Ja, wenn halt Leute sagen, oh, das mit den Dicti-Klos ist mir zu doof, kaufen die sich halt zwei Zelte, weil du kannst halt total billigen, ja, pass auf, so schlimm ist jetzt auch nicht, aber die Idee ist, du ziehst halt los und kaufst dir halt bei so einem Billo-Anbieter zwei Zelte, in einem übernachtest du und beim anderen hebst du halt eine Grube aus, stellst das Zelt drüber und hast dein persönliches Klo. Ne? damit du dein persönliches Klo hast. Das Problem ist, wenn du abreißt und das Ding einfach stehen lässt und irgendwann kommen Leute vorbei, müsst halt den Mist wegschaffen, also dann das, ist da eine Grube. Das klingt ein bisschen egoistisch, da bin ich nicht dabei. Ja. Ja, also ich meine, die stellen da ja Klos auf, die sollte man benutzen. Man sollte nur vorher, habe ich jetzt in einer irgendwie kontroversen Meinung. Ich habe eine Steuerung F-Tube gesehen. Prüfen, über, dass sie voll ist? Über, oh, das mit den Kameras. Nein, ja, über versteckte Kameras in Festivaltoiletten. So eklig. Ey, und da habe ich mich mal so richtig übel gefühlt. Irgendwie habe ich gedacht, dass Menschen sowas machen, das ist echt abartig. Ja, aber mit Kameras filmen im Klo, ey. Das ist wirklich bitter. Bäh. So, die muss man danach ja wieder anfassen und so. Die Kameras? Die muss man wieder raustun. Boah, bitte Quatsch. Ekelerregend. Also, wir sind jetzt bei den modernen Vampiren. Die gibt es ja freilich heute noch. Und das ist so eine Subkultur, die manchmal fälschlicherweise auch mit der Gothic-Szene zusammengeworfen wird. Gothic. Und da müsste man jetzt eigentlich schon genauer differenzieren, was ich aber nicht kann, weil das so vielgliedrig und so verteilt ist. Ja, und, also da gibt es so viel Verschiedenes. Es gibt Leute, die die Klamotten einfach nur cool finden. Es gibt klinische Vampire, die sich Blutkonserven irgendwie mit nach Hause nehmen. Es gibt Menschen, die sich die Zähne anspitzen lassen. Es gibt Larpler, es gibt BDSMler, es gibt welche mit Hang zu Nackenbissen und Blutspritzern und es gibt Musik und Internetseiten und Zeitschriften. Ach, nur, ich weiß nicht, und ich wollte gerade sagen, ich möchte ganz arg betonen, wie viele verschiedene Subkulturen und Leute, die da einfach nur Dinge zum Spaß machen, du gerade als großes Potpourri ineinander wirfst. Na, ich versuche es ja eben gerade nicht ineinander zu werfen. Deswegen sag, Ansammlung von Dingen, die du gerade umschreibst. Ich werfe sie nur dadurch ineinander, dass ich sie als Themen, die man nicht ineinander werfen sollte, aufzähle. Ja, Blutringen ist übrigens, wer jetzt gedacht, eine Gefahr für Leib und Leben, für beide Seiten. Mhm. Also du kannst dich sau einfach irgendwie mit AIDS, Hepatitis B, C irgendwas infizieren. Also das ist eigentlich was man nicht machen soll. Ich habe auch irgendwann mal so eine Doku gesehen, dass es in, wo war denn das? Ich glaube New Orleans. Hast du das zufällig gesehen? Das ist ein Typ, ja, irgendwie, er fühlt sich so als Vampir und er sucht auch immer Leute, die dann sozusagen so für ihn das Blut geben und dann ist dann aber so ein gegenseitiges Einvernehmen, dass man das tut und dann auch ein regelmäßiges Arztbesuch. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Da habe ich tatsächlich ein deutsches Beispiel auch noch gesehen heute, aber ja, komme ich gleich noch drauf. Aber ehrlich gesagt, fand ich das gar nicht mal so, also klar ist es skurril, aber ich denke mal, auch so, die Leute machen, solange es alle gesund sind und es ihnen damit gut geht. So, alles, was irgendwie einvernehmlich geschieht, ist jetzt irgendwie auch okay. Und irgendwie ist ja kein ernsthafter körperlicher Schaden dabei. Nach allem, was ihr gehört habt, was glaubt ihr, war der wohl maßgeblichste Treiber für den Vampirglauben? Richtig, das Internet. Ach, denn, Mann. Naja, der maßgeblichste nicht. Aber dort kursiert beispielsweise heute eine Abschiedsrede des im 30-jährigen Krieg aufgegriffenen Adligen aus Frankreich, Villain du Bois, der bei seiner Hinrichtung angeblich irgendwie eine Rede gehabt soll. Also das war im Jahr 1642, deutlich vor der Zeit, wo wir jetzt eigentlich Vampire irgendwie verortet haben. Und der hat dann riesenlanger Text, der immer wieder mit nennt uns Vampire, wir sind die fleischgewordene Nacht und nennt uns Vampire, wir sind das letzte Wagnis. Denkt nicht, wir täten es gerne. Es widert uns an, das Blut von Kreaturen wie euch zu trinken und so. Also über die normale Menschheit irgendwie auskotzt und aber sich als Vampir über was Besseres sich über die Menschen erhebt und das ist komplett erstunken und erlogen. Also den Fall gab's nicht, die Rede gab's nicht, sowas kursiert hat im Internet. Und im Internet findet man natürlich auch viele Beispiele von Leuten, die sich heute für Vampire halten, so wie du gerade. Es gibt viele, viele Vampir-Szenen auf der ganzen Welt. Ich empfehle vor allem die Doku vom Y-Kollektiv. Die haben einen Real-Life-Vampir getroffen. Der sieht voll aus wie ein Typ, der mit mir zur Schule gegangen ist. War ich sicher, das ist der. Das fand ich echt krass. Und in der Doku habe ich auch gelernt, dass Vampire heute als Erkennungszeichen ein Ankh tragen. Wisst ihr, was ein Ankh ist? Das ist so ein Anhänger, der oben so eine Kugel, so Ellipse oder Kreis hat und nach unten sieht es aus wie so ein Dolch, der so nach unten rausgeht, so ein Kreuz. So wie das Symbol von Prince bisschen? Ja, das ist, glaube ich, relativ ähnlich. Und oft ist oben auch noch so ein blutroter Stein irgendwie drin, aber irgendwie auch nicht immer. Also daran kann man wohl heute auch Leute, die sich dieser Szene zugehörig fühlen, erkennen. Mhm. Wahrscheinlich stimmt es auch jetzt nur für Hälfte der nur Szene. Für die, die das wollen, ja. Genau. Not have happened. Das ist ja wie bei allen Subkulturen, dass du dann Leute hast, die sagen, das ist unser Symbol und dann sagt davon aber wieder vielleicht sogar eine größere Mehrheit so, nee, eigentlich nicht. Ja. Und dann sozusagen ist halt das, was sichtbar ist und Leute nach außen tragen, das für die Außenwelt das präsentable, sichtbare, das, was man, ja, wo man also das, guckt. Es geht natürlich viel um Selbstinszenierung, ne? Auch wenn dieser Dokumentation immer wieder betont, dass er das halt für sich macht und dass ihm das Energie gibt und so. Aber ich meine, er ist damit im Internet, Fernsehen quasi, und das sagt natürlich auch was aus. Was ich sehr empfehlen kann, ist die Mockumentary What We Do in the Shadows von Taika Waititi. Habt ihr gesehen? Nein. Da geht's, also es ist halt so The Office-Style, nur mit Vampiren. Okay. Das ist wirklich sehr witzig. Okay, interessant. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwie das, ja, das, was du gesagt hast, es gibt natürlich auch online so Verzeichnisse von Vampiren und Spendern, die sich dann zusammenfinden und die natürlich auch dann, da musst du dann wirklich deinen Wisch vom Arzt dabei haben und deine letzte Blutuntersuchung, und da darf irgendwie nichts Auffälliges sein. Mhm. Und wie gesagt, dann machen die das relativ einvernehmlich und die nutzen auch nicht, also die beißen sich nicht und saugen dann, sondern die schneiden sich mit einem Skalpell so ein bisschen irgendwie da ein. Und saugen dann so ein bisschen aus. Und das ist schon relativ, soll ich sagen, relativ clean und durchprofessionalisiert. Mhm. Und also schaut euch die Doku an, das ist echt ganz interessant, aber natürlich auch irgendwie so ein bisschen verstörend. Ist das auf der Top-3-Liste, oder? Nein. Okay. Nein, nein. Nein, nein, so leicht kommst du mir nicht davon. Schau komplett The Wire. Der letzte Fall von Doctor Who. Bitte angefangen in den 60ern. Oh nein. Der letzte Fall von Vampirglauben, der internationales Aufsehen erregte, ereignete sich im Jahr 2005, als die Bewohner des rumänischen Dorfs Marotinu de Sus einen Verstorbenen als Strigoi verdächtigten, ausbuddelten, das Herz rausschnitten, den Leichnam verbrannten und die Asche in Wasser gelöst tranken. Entschuldigung. Lecker. Ja, ich glaube, Asche ist dann gar nicht mehr so schlimm irgendwie, aber so ein bisschen eklig vielleicht. Das ist schon ein bisschen widerlich. Wir kommen im Tierfutter, ist auch Asche drin. Also, das klingt jetzt ja, aber das, sehr, sehr, das esse ich ja auch nicht gegenüber Menschen, aber. Ist nicht Asche auch so reinigend irgendwie für den Darm irgendwie? Ist nicht, kannst du, glaube ich, gibt auch so. Hallo, jemand, den ich umgebracht habe und danach eigentlich verbrannt habe, möchte ich nicht essen, egal ob Asche. Ja, das verstehe ich von natürlich. Umbringen war nicht die Rede. Okay, da haben die Leiche verbrannt. Na, dann kann man die Asche ja essen, wenn er umgebracht wurde. Ja. Ich glaube halt, also, wie soll ich denn sagen? Das klingt jetzt total unrespektvoll gegenüber von Menschen und Verstorbenen. Aber ich glaube halt, dass du, also, müssten wir jetzt einen Biologe natürlich genau sagen, aber ich denke doch mal, dass bei Asche, der ist ja, das ist ja durch die Geschichte, ne? Ja, die Geschichte ist durch. Ich glaube, Asche hat weder Nährgehalt noch groß Schadstoffe, so, das ist halt irgendwie Asche. So. Ja, aber das ist doch trotzdem ein wenig eklig, oder? Ja. Psychologisch 100%, keine Frage. Aber ich glaube, es gibt schlimmere Dinge, die man im Wasser lösen und trinken kann. Uran. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist vom, also sozusagen so, ne, Mundgefühl und Co. ist, glaube ich, nicht viel ekliger als Heile Erde oder sowas. Ich habe kurz überlegt, ob ich was sage, aber jetzt hebe ich für eine spätere Folge auf. Das könnte einigermaßen edel werden. Ich bin gespannt. Ja, komm, hau raus. Nein. Dann weiß es nicht mehr. Doch. Die typischen Vampireigenschaften sind oft halbwegs konsistent über die verschiedenen Ursprünge hinweg. Also so die Kern, ja, die Kerneigenschaften, die sind eigentlich erstaunlicherweise auch auf unterschiedlichen Kontinenten irgendwie dann doch immer wieder ähnlich. Es gibt aber auch immer wieder Besonderheiten. Und ja, zum Beispiel gibt es kleine in Bayern. Mit kleinen Ohren und in Afrika mit großen? Nein. Nee, ich meine jetzt eher den kleinen Vampir. Ach so. Oder auch das Wamperl. Das Wamperl. Ist das, Sekunde, ist das Wamperl und der kleine Vampir? Sind zwei verschiedene Geschichten. Ich glaube, Wamperl habe ich persönlich immer bei mir. Ich weiß nicht, was das sonst sein soll. Nein, mit V. Habe ich noch nie gehört. So ein, irgendwie auch so eine Geschichte von dem bayerischen kleinen Vampir. Also klingelt jetzt nicht bei mir, und den kleinen Vampir habe ich damals schon viel gesehen. Kennt ihr Hachipu noch? Nur das war Namen. Irgendwie, glaube ich, vom so bayerischen Rundfunk produziert. Ja, das ist halt wie so ein Pumuckl, nur dass der immer beim Niesen haben die Hachipu gesagt. Ich finde es ganz fantastisch. Irgendwie, es gab wohl einen sehr, sehr langen rechtlichen Streit zwischen der Illustratorin und der Autorin von Pumuckl, sodass die Folgen jetzt ewig nicht ausgestrahlt worden sind. Mhm. Und jetzt vor ein paar Wochen gab es dann so beim BR einen großen Pumuckl-Tag. Und ich bin draufgekommen, weil ich saß im Wohnzimmer und plötzlich höre ich, hurra, hurra, so durch die Wand. Und ich so, was geht mir jetzt ab? Und es ist halt meine Nachbarin, die sehr hohen Alters hat, hat halt offensichtlich Pumuckl geguckt, Gott, wie süß. Weil ich total nett fand. Und dann habe ich in die Programmzeitung geguckt, also im Handy. Und dann habe ich festgestellt, an dem Tag laufen einfach 7 Folgen Pumuckl. Tagsüber. 4 davon hintereinander. Dann ein irgendwie so ein Quiz um Pumuckl rum. Dann ein irgendwie, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Zeicheneffekten von Pumuckl? Dann irgendwie Nachrichten und dann geht's wieder mit Pumuckl weiter. Super. Voll geil. Da war die Welt noch in Ordnung. vielleicht auch als euch für, als Empfehlung, weil ich musste an die Bier 4 Tod Anekdote von dir denken. Es gibt um ganz viele Folgen beim BR zum Runterladen von Pumuckl. Ah ja, okay. Ich feiere ja immer noch die eine Folge mit Friedel Fiesel. Das finde ich so schön. Ich bin so großer Fan von Friedel Fiesel. Die typischen, ach so, das habe ich ja gerade schon gesagt, die sind ziemlich konsistent. Es kommt aber natürlich immer mal wieder so ein Ereignis, dass irgendeiner irgendwie ein Buch schreibt oder einen Film und dann ein neues Element einführt, das dann wieder von allen übernommen wird. Glitzernde Vampire? So. Was? Die glitzernden Vampire. Die glitzernden Vampire? Ja, das ist wohl ein Ding in dem Twilight. In den Twilight. Also die habe ich noch nicht gesehen, aber ich meine, das ist ja ein popkulturelles Phänomen, dass dann ja, die Vampire glitzern. Dem verwehre ich mich. Aber ich meinte jetzt eher so Dinge wie Nosferatu zum Beispiel, wo vorher nie die Rede davon war, dass Vampire bei Sonnenlicht irgendwie verbrennen oder so. Ja. Einmal so, geht's los. Das hat halt der eingeführt und seitdem ist es halt so. Ja? Es gibt auch von James Rolfe, auch bekannt als The Angry Video Game Nerd, der ist ja ein riesen Film-Buff. Von dem gibt es auch so eine Abhandlung, welche Filme sich auf die Dracula Ur-Story oder halt auch so diese Klischees stützen und welche Filme davon abweichen. Und da geht er so die ganzen berühmten Dracula-Filme durch. Das sind, glaube ich, irgendwie fast 30 Stück und geht über alle Klischees so ein, ne? Angst vor Licht und sowas, er geht über alle Dinge drüber. Das ist total der Wahnsinn, was der sich da alles gegeben hat. Der steht halt total auf so Horrorfilme. Ja. Ich habe als Kind wirklich gerne ein Interview mit einem Vampir gesehen. Oder als Jugendlicher zumindest. Interessant finde ich vor allem auch die Sache mit dem Knoblauch. Da muss ich nochmal kurz drauf zurück. Und ich lese euch mal die Kurzzusammenfassung einer norwegischen Studie aus dem Jahr 1994 vor. Ich werde echt nie ein Vampir. Viele Werwolf auf Knoblauch verzichten. Ja, aber pass mal auf. Die haben eine Studie gemacht und das ist die Kurzzusammenfassung davon. Vampire sind allerorts gefürchtet, jedoch wird besonders die Balkanregion von ihnen heimgesucht. Knoblauch wurde als effektive Prophylaxe gegen Vampire angesehen. Wir wollten diesen angeblichen Effekt experimentell untersuchen. Aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Vampiren haben wir stattdessen Blutegel verwendet. In einer streng Sekunde. Kam dann ein Anwalt vorbei und hat gesagt, so nicht, Leute, ich bin Egelanwalt. Der kommt so vielleicht nicht mit meinen Klienten. In einer streng standardisierten Forschungsumgebung haben wir die Egel an eine Hand ansaugen lassen, die mit Knoblauch eingerieben wurde oder wahlweise an eine saubere Hand. Die knoblauchbeschmierte Hand wurde in 2 von 3 Fällen bevorzugt. Wenn sie sich für Knoblauch entschieden, haben die Egel nur 14,9 Sekunden gebraucht, um sich festzusaugen, im Vergleich zu 44,9 Sekunden bei der sauberen Hand. Der Volksglaube über die vorbeugende Wirkung von Knoblauch ist wahrscheinlich falsch. Das Gegenteil ist vermutlich der Fall. Diese Studie lässt den Schluss zu, dass Knoblauch Vampire vielleicht sogar anzieht. Um also eine Entwicklung wie im Balkan in Norwegen zu verhindern, sollte über eine Beschränkung des Knoblauchgebrauchs nachgedacht werden. Ich habe schon an den Norwegern gezweifelt, aber jetzt ist mein Glauben wiederhergestellt. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie Satire sein soll. Es war unter einer .gov-Domain irgendwie abrufbar als Zusammenfassung einer Studie. Also das hat Hand und Fuß, würde ich sagen. Na dann. Weil wenn man auch sowas wie, keine Ahnung, so eine offizielle Domain ist oder so, dann ist es ja seriös. So whitehouse.com und so, das sind ja auch nur ganz seriöse Sachen zu finden. Ganz klar. Beenden können wir das Thema hier vielleicht mit ganz praktisch Top 10 Tipps für den sicheren Umgang mit Vampiren, die allesamt über eine jahrhundertelange Tradition verfügen. Sehr gut. Was, Nick, so? Ich stehe total auf die Einzähler von... Ach, ich weiß, wollte gerade anfangen, aber du hast genickt, dass ich gedacht habe, du willst irgendwas anderes sagen. Nein, ich habe dir zugenickt. Aber willst du einen Countdown oder einen Count-Up? Es wäre verwirrend, wenn du jetzt runterzählst, weil ich habe sie aufsteigend gezählt. Aber sind es Plätze oder einfach? Nein, das sind wie immer frei interpretierbar. Okay. Nummer 1. Köpfen. Nummer 2. Pfählen. Nummer 3. Köpfen und Pfählen. Außerdem. wie lame. Ganz anders. Außerdem. Ich bin ja noch nicht fertig. Lass mich halt ausreden, Mensch. Außerdem Knoblauch oder große Steine in den Mund und den Kopf zwischen die Füße. Also das ist auch ein interessanter Punkt, weil die haben dann wirklich den Leuten, den Toten, den Kopf abgehackt, haben den zwischen die Füße gelegt mit der Begründung, dass die dann in dem Sarg nicht an den Kopf kommen, um ihn wieder aufzusetzen. Okay. Ja, denkt mal drüber nach. Ich möchte nicht zu lange. Wir sitzen zu dritt hier und nun kommt die Nummer 4. Jetzt muss ich an Who Don't Know Jack, You Don't Know Jack denken. Ja, volle Kanne, stimmt. Schwere Steine auf die Brust legen. Wackersteine. Das Wackersteine. Platz 5! Das ist dann eher jetzt was man dann im Umgang mit noch lebenden Vampiren vielleicht macht oder mit, wenn man denen wirklich begegnet und nicht nur Leichen in Verdacht hat. Das wäre einen Graben mit fließendem Wasser zwischen sich und den Vampir bringen. Das finde ich auch so ganz verständlich. Super praktikabel. Ja, ja, aber Vampire können kein fließendes Wasser überqueren, was ich irgendwie auch noch nie verstanden habe, wo die Idee herkommt. Aber das ist doch auch so ein Ding, dass Vampire nicht in deine Wohnung dürfen, außer du lädst sie ein. Ey, du kommst hier. Zähl mal eins hoch. Platz 6. Niemanden einladen, das Haus zu betreten. Mhm. Einfach niemanden, nicht bloß kein Vampir sein, aber niemanden. Ja, sicher ist sicher. Kennt ihr diesen schwedischen Horrorfilm? Better be safe than sorry. Was? Da gibt es auch ein US-Remake davon. Night Shift? Let the Right One In. Mhm. Ich glaube, der heißt so. Da gibt es einen fantastischen skandinavischen Horrorfilm, der sehr unaufgeregt quasi das Leben in einer Siedlung zeigt in Schweden. Also eine Mutter und ihr Sohn irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem Vater passiert ist. Und im Prinzip, also er ist super unaufgeregt, der Film, aber das Nachbarskind ist ein Vampir. Oh, ich glaube doch, da habe ich im Kino einen Trailer dafür. Genau, und der heißt, ich glaube, dass der Let the Right One In heißt. Und der ist wirklich spitze. Und der gab es ein Hollywood-Remake. Und das ist? Don't Let the Wrong One In. Ja, genau, aber schau mal kurz. Genau, So finster die Nacht. So finster die Nacht, habe ich schon mal gehört. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da hat Dominik geschrieben. Silbermünzen in den Mund stopfen. Auch recht total teuer. Praktisch. Super praktisch, aber. Na gut, sonst legst du den Leuten auf die Augen jetzt halt in den Mund. Einfach rein. Ja, und wenn du in deinen Arm ziehst, dann spuckt er das aus. Katsching. Oh Mann. Ja, oder das haben sich so die Bestatter ausgedacht und haben sich gedacht, na ja, und dann nehme ich es raus. Auch nicht schlecht, ja. Der heißt einfach nur Let Me In. Let Me In klingt wie ein ganz finsterer, schrecklicher Porno. Okay, weiter. Da hat keiner gelacht. Jetzt kommt die Nummer 8. Ein Kruzifix bei sich tragen. Das wird ja oft unterschätzt, aber manchmal ist es so einfach. Wie groß? Das kann ich dir jetzt zwei Meter. Mangels empirischer Daten kann ich dir das jetzt leider nicht. Ja, aber ich muss auch mal mit Blutegeln ausprobieren. Da können wir eine Gegenstudie mal machen. Also schauen, wie die auf Kruzifixe reagieren und dann auf mit Knoblauch eingeriebene Kruzifixe. Oh Gott. Das klingt jetzt aber wirklich wie so eine Simpsons-Ding mit einem. Schauen Sie, irgendwie, wie dieser Igel auf einen Kruzifix reagiert. Ha, es hilft. Deswegen auch gegen Vampire. Und das leuchtet ein. Das ist ganz logisch. Früher habe ich mich immer gefragt, warum die dann nicht immer dann gleich die Kruzifixe anspitzen, weil dann haben sie sowohl einen Kruzifix als auch einen Pfahl, das wäre voll platzsparender. Das ist tatsächlich ziemlich clever. Und ich bin in irgendeinem Film habe ich das auch mal gesehen. Ja, wahrscheinlich habe ich es mir deswegen gedacht. Ich glaube, in Vampires, da gab es mal einen so Actionfilm. So ein schlechter aus den 90ern. Und da war das, glaube ich. Der war eher auf Krawall gebürstet. Apropos 90er. Hier kommt die 9. Das ist jetzt eine moderne Variante, aber man könnte sich einfach auch eine Super Soaker mit Weihwasser füllen. Das hilft auch gegen andere. Geht explizit wirklich auch eine Super Soaker? Also das ist Schleichwerbung. Ja, oder eine Wasserspritzpistole, mir egal. Gibt es überhaupt noch? Klar. Ja, du willst aber dann schon ein gutes Geld. Du willst ja dann schon ein zuverlässiges Modell, ne? Das dann nicht im richtigen Moment Ladehemmung. This episode is brought to you by. Es gibt auch welche mit so Pumpe inzwischen. Das sind nicht mehr selber Pumpen. Also ich hatte die früher, Super Soaker und Nerf können zusammen. Echt? Ja, das ist naheliegend. Aber ich hatte früher echt immer die billigen Imitate und das hat nie gescheit funktioniert. So, ich war immer der Nasse dann nach so einem Gefecht. Was wir einfach zu Hause hatten, was einfach tausendmal geiler war, ist, was ein es jetzt auch für. Nein, für Kinder. Ein Rasensprenger. Nein, tatsächlich noch besser. Was es tatsächlich auch so für Kinder heute wieder gibt in klein. Aber das ist einfach wie so eine Wasserspritzpistole, die einfach nur aus dem sehr langen Rohr besteht. Ja, das ist heute auch wieder Trend. Zum Stecken, sozusagen einem passenden Gegenstück hinten, dann tauchst du das Ganze unter Wasser, ziehst es auf und die Dinger waren halt einfach, ja, ich würde so sagen, so einen guten Meter lang. Hm. Und damit konntest du halt einfach wirklich so 15 Meter weit ballern und hast dann, wenn du wirklich erwischt hast, dann hat es auch ein bisschen geprasselt. Ich meine, nicht schlimm oder so, aber. Und was echt nervig ist, es gibt eine kleine Variante davon heutzutage sehr, sehr im Pirulu-Eis. Und das ist erst da. In was? Die Marke von dem Eis heißt Pirulu. So ein Kindereis und da steckt so eine Wasserspritze drin, so in Mini-Form. Deswegen ziehen Kinder eigentlich überall und immer im Sommer irgendwie diese Wasserspritzen rum und rennen. Das ist irgendwie super nervig. Finde ich ganz schrecklich. Aber naja. Ich warte eigentlich nur, dass jemand weiterzählt. Ach so, sind wir schon bei der letzten? Ja. Da war hier fast ein Trommelwirbel. Hier kommt die 10. Das ist jetzt auch mein Lieblingshinweis, denn man kann einfach einem, dem Grab von jemandem, dem man verdächtigt, ein Vampir zu sein, kann man einfach ein Fischernetz beilegen oder Mondkörner oder beilegen oder wahlweise auch ein Rasierset. Denn, also das Rasierset, fuck, das soll verhindern, dass die Toten einen Grund haben aufzustehen, ja, weil sie irgendwas brauchen, so. Apropos Rasierset, diese Episode wurde euch gebracht von Rasierer für Satya. Also das klingt jetzt nein, sehr stark doch, nach Aberglauben. Nein, aber es gibt doch wirklich so diese Podcast-Sponsoren, sowohl in den USA als auch in Deutschland, wo du dann so regelmäßig Rasierklingen kriegst, dann für so ein, für dein eigenes Modell und so. Ja, Abo-Modelle, überall. Dollar Shave Club. Also ja, genau so Kram. Das mit dem, einmal ausprobiert, scheiß Rasierer. Das mit dem Rasierer. Aber es ist von einem anderen Anbieter. Das mit dem Rasierset, das ist wirklich so ein bisschen seltsam. Das habe ich aber tatsächlich so in einer der Quellen gefunden. Also das hat man damals geglaubt. Man hat wirklich, es gibt Gräber, denen Rasiersets beigelegt wurden, damit die Toten einfach keinen Grund haben aufzustehen. Das ist eigentlich total logisch. Ja, wie geil ist, wäre heute einfach irgendein so Billo Einwegrasierer reinzuschmeißen. Da! Die Sache mit dem Mond und dem Netz ist eine andere. Da ging es einfach darum, dass man geglaubt hat, dass die so eine Art, also es ist Beschäftigungstherapie. Man hat geglaubt, die sind so Zwang, die haben so Zwangverhalten. Ja, und zwar ein Teil der Vampir-Lore ist, dass die Blutsauger obsessive Zähler sind. Konkret wird davon gesprochen. Oh, da sind wir bei der Sesamstraße im Grafzahl. Grafzahl. Ja, mega krass. Geil. Ja. Tatsächlich wird davon gesprochen, dass man eigentlich auf der Flucht von dem Vampir am besten irgendwie eine Handvoll Reis auf den Boden wirft. Der muss sie zählen, bevor er wieder weitergehen kann. Genau. Ah. Und ihr habt es jetzt gerade schon gesagt, jetzt habt ihr mir natürlich mal ein schönes Bild ab hier versaut, aber das erinnert uns natürlich an den wundersamen, wunderbaren Grafzahl. Ah, yes. Oh, greetings, it is I, the Count, and it's time to answer that fascinating question, what is the Sesame Street number of the day? Let's count the bats and find out. Ah, that's one bat. Two bats. Three fabulous flyers. What? Nothing happened. Where's the confetti? Where's the balloons? Isn't three the number of the day? What? Oh, we're not finished counting. Ha-ha. Yes, Sasha, where were you, my pet? Oh, well, never mind. You're here now. Let's keep going. We had three bats and one more, Sasha, makes one, two, three, four all together. Four beautiful buttes. I mean, four beautiful bats. The number of the day is four. One, two, three. Is the hole still here? One, two, three. Four, no. One, two. Oh, I go absolutely batty counting bats. One, two, three, four. No. Come back here. One. Oh. Großartig. Wie war es mir früher, sich so amüsiert hat? Das ist eigentlich nach heutigen Maßstäben relativ stumpf. Ja. Dann kann ich eigentlich nur noch Zeitsprung Nummer 35 nochmal empfehlen. Da kann man an dem Thema noch weiterhören und eine geruhsame Nacht wünschen. Endest du jetzt echt mit der Sesamstraße? Das ist ja geil. Warum nicht? Das ist ja großartig. Mhm. Das ist das beste Ende der Geschichte von Ach. Ja, aber Ach endet doch eigentlich immer auf diese Art und Weise. Und wisst ihr, worauf ihr auch noch zählen könnt, dass wir das nächste Mal wieder da sind. Wann es weiter wird, werdet ihr in eurem Podcatcher erfahren. Das erfahren wir, wenn der Dominik endlich den Kalender mal wieder fehlt. Ja, oh, das wäre eine gute Idee. Das ist Aufgabe Nummer 3. Ja. Hey, was fehlt denn? Und nicht hier über Spotify hören. Morgen bin ich hier einen ordentlichen Podcatcher. Wir haben euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ein Idiot vor dem Mikrofon, zwei Idioten vor dem Mikrofon, drei Idioten vor dem Mikrofon, Sascha. So. Also ich hätte es jetzt so formuliert, die Ehekrise beginnt im Grunde direkt nach der Vermählung und hält locker mal die nächsten 11-12 Jahre an. Hallo Kaffeemaschine. Das ist jetzt auch gemein um die Uhrzeit. Ja. Sag mal nochmal, wenn die fertig ist. Heute haben wir ganz viel Unterbrechung. Ja, von Tropfen Wasserhahn, dann läuft jemand hier Tage durch. Jetzt läuft die Kaffeemaschine einfach so los. Naja. Also was ich nachher zusammenschneide. Aber so viel schneidest du doch nicht raus. Hä, okay. Ernsthaft? Wie viel schneidest du denn raus? Ziemlich viel, gerade irgend so Schnüffeleien und sowas von Leuten. Ja, aber doch nichts inhaltlich. Nee, inhaltlich tatsächlich nicht. Schnüffeleien. Außer, ja, das ist ja, es geht um reinen Content, quasi rauszuschneiden. Nee. Heute ist echt du, der Wurm drin. Ich muss alles nachher rausschneiden, ey. Deswegen mache ich es jetzt wenigstens eindeutig. Heute prügeln wir uns noch. Das wird super.